Heute geht es in luftige Höhe. Oh, und ihr redet mich schwindelig. Wow, Leute, was für ein Ausblick. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist für euch der Mann, der konsequent auf Punkt und Komma verzichtet. Er ist also wie ein Berliner Bauprojekt, offiziell seit Jahren in Planung, der Zeitplan längst gesprengt, aber wenn es dann fertig ist, stehst du da und denkst, okay, das war es irgendwie wert. Hier ist der Großmeister der ausschweifenden Unterhaltung, frisch aus dem 14. Stock mit tollem Blick über die Stadt. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 100 und oh, hast du schon wieder vergessen? 89. Folge an diesem wunderschönen 29.04.2026. Ich habe die Zahlen heute nicht gerade drauf. Wahrscheinlich liegt es an der Höhenluft. Ja. Ja, wir sind in Begleitung in Erwachsener. Marc, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Hallo René, hallo Stefan, hallo da draußen. Und ich begrüße euch wieder zu einer weiteren Ausgabe von Bieter Unterhaltung, suche Zuhörer. Wir haben wieder jede Menge Sendungen vor uns. Und dann sollten wir sofort ins Thema einsteigen. Erstmal vielleicht sagen, wo wir sind und dass wir nicht alleine hier sitzen. Genau. Ganz also richtig. Für mich war die ganze Sache ja eine mördermäßige Überraschung. Also René war eingeweiht, Stefan hat es organisiert. Wir befinden uns, das darf ich vielleicht schon mal spoilern, in ungefähr geschätzten 38 Metern Höhe über den Autos. Also in etwas höheren Gebäude. Stefan, wie kommen wir dazu? Naja, wir haben ja immer mal so die Idee, coole Locations zu finden, vor allen Dingen weit oben über der Stadt, weil natürlich der Blick sehr beeindruckend ist. Und wir haben einfach mal nachgefragt. Wir haben das Andelshotel, das Vienna Haus angeschrieben und haben einen sehr netten Kontakt zustande bekommen. Und die Dame ist heute auch hier. Hallo Meral. Hi Stefan. Ja, hallo. Du bist die Marketing- und Kommunikationsmanagerin von diesem Hotel. Und du hast uns das möglich gemacht, dass wir heute hier sein dürfen. Und du hast uns sogar, also René und mir, schon mal einen schönen Rundgang durchs Hotel gezeigt oder uns durchs Hotel geführt. Ja. Das war echt beeindruckend. Also ein Riesengebäude mit einer beeindruckenden Geschichte. Genau, dann muss ich gleich Marc berichtigen. Ja? Das sind nicht, wie viel hast du gesagt? 38. Sind 60 Meter. War nicht so weit weg. 14 Etagen und wir sind jetzt hier auf der 14. Etage in der gleichnamigen Bar Loft 14. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel in Berlin-Friedrichshain. Wir sind Teil von den Windham Hotels, betrieben von der HR-Gruppe. Und wir sind ein Kongress- und Lifestyle-Hotel, also eigentlich auch ein Business-Hotel. Wir haben 557 Zimmer und Suiten und wir sind auf der Landsberger Allee direkt am Velodrom. Eine gute Anbindung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und in dieser Bar haben wir einen 260-Grad-Blick. Da haben wir hinter mir, wenn ihr da mal rüberschaut, die schöne Plattenbausiedlung. Genau, Richtung Lichtenberg, ne, Richtung Osten. Genau, Osten. Und auf der anderen Seite, da seht ihr dann, was seht ihr denn da alles? Den Fernsehturm natürlich. Genau. Einen unverbauten, freien Blick auf den Fernsehturm. Ja. Man kann ihn hier quasi in seiner Gänze sehen, von oben bis unten. Genau. Das ist wirklich ein seltener Anblick. 3 Kilometer Luftlinie. Und wir haben uns natürlich einen fantastischen Tag dafür ausgesucht. Sonnendurchflutet ist die Stadt. Ja. Und selbst so eine qua hässliche Stadt wie Berlin wirkt bei diesem Sonnenschein einfach sehr einladend. Genau. Hat sich dafür schon mal gelohnt. Und genau wie du gesagt hast, ich fahre ja öfter hier nach Arbeit vorbei. Jetzt fallen meine Unterlagen hier raus. Hast du Unterlagen? Du sprichst doch ganz stimmt, frei. Stimmt, ich habe ja alles gelernt. Genau. Und ich fahre hier öfter vorbei und dachte mir, Mensch, das ist aber das Hotel, das kennt man eigentlich. Man hat aber als Berliner viel zu wenig hier zu tun, ne? Also du hast gesagt, es ist ein Business-Hotel. Genau, wir haben 37 Veranstaltungsräume. Das ist ein riesen Convention-Center. Zu unserem Haus gehört das Reef Berlin. Das ist das Kongresshaus. Mhm. Ja. Was ganz besonders ist, wir haben direkte LKW Aufzüge, Fahrzeugaufzüge. LKW-Aufzüge. Da passen so 30 wow. Tonnen rein. Wow. Und jetzt muss ich kurz dazwischen grätschen, weil das ist ein interessanter Punkt. Ich habe vorhin zu Marc gesagt, guck dir mal die Lobby an, ja. dass die so riesig und weitläufig ist. Ja. Und jetzt bring das mal mit den LKW-Fahrstühlen unter einen Hut. Was könnte das wohl mal gewesen sein? Ich weiß nicht. Das war mal eine Mall. Oder war als Mall angelegt. Genau. Das war Aha. ursprünglich als Einkaufszentrum angelegt, genau. Und das ist aber jetzt eben eine Fläche, die gut für Produktlaunches, Messen ja. und Großevents Voll. Funktioniert. Genau. Wir haben eine riesengroße Foyerfläche für Registrierungen, Catering, Ausstellungen. Ja, und wie gesagt, eben diese ganzen Gastronomie-Outlets, ja. einmal die Sky Kitchen mit unserem Michelin-Stern, den wir schon seit, ich glaube, zum 12. Mal verteidigt haben. Oh. Sagt man das so, wenn man einen Stern verteidigt? Ich würde sagen, schon. Den habt ihr verteidigt. Verdient habt ihr euch Verdient. Den. Ja. Ihr habt ja sicherlich drum gekämpft. Genau, das ist Fine Dining dann in der 12. Etage. Also waren wir ja, als ihr die Vorbesichtigung gemacht hattet, ja. einmal kurz unten, auch mit diesem Panoramablick. Dann haben wir ganz unten, nicht Fine Dining, sondern eher so Currywurst mit Pommes im Mavericks. Mhm. Klingt nach meinem Dafürhalten auch sehr lecker. Das ist auch sehr lecker, ja, ja. genau. Currywurst mit Pommes muss Berlin, ne? Ja. Und dann natürlich hier die Loft. Was hast du denn eigentlich, haben wir denn alle was zu trinken eigentlich? Na, mein Cocktail wird noch vorbereitet. Der genau. Stefan offensichtlich du hast ein Glas Sekt, ne? Habe ich das richtig gesehen? Darf man, darf dein Cocktail. Chef das wissen, dass du arbeitest, ja, oder nee, du hast, stimmt, du hast schon Feierabend. Mach doch mit euch jetzt hier. Perfekt. Du chillst ja mit uns quasi. Ich chill doch mit dann heißt es wieder High the Cups, wie der Franzose sagt. Hoch die Tassen. Ja. Während wir auf dein Getränk warten, du hattest gerade eben mit der Anbindung schon gesagt, also ich kam ja aus Westend von einem Termin und ich dachte so, boah, von Westend bis hierher, das wird richtig, richtig knapp. Ich war in 20 Minuten hier. Mit der S-Bahn. Ja, dank also der öffentlichen. Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist also die beste Werbung. Das ist halt die beste Werbung. Ja. Für die Bahn oder für euch? Für uns. ja. genau. Nee, also das war, da war ich wirklich geflasht. Das ist der halbe Ring. Ich wusste gar nicht, dass man eine Dreiviertelstunde um den Ring rum ist. Davon mhm. Einer Stunde bist du rum. Aber es ist super zentral. S-Bahnhof Landsberger Allee, ne? Bus, Straßenbahn. Ist aber auch nicht unbedingt ein Bahnhof, wo man jetzt sagen würde, der liegt in der City. Aber da siehst du ja, bist ja 0, nichts. Genau, und wenn das ja. Wohnzimmer zu klein ist, kann man hier auch Geburtstage feiern, Hochzeiten, Scheidungen, vor allem an Scheidungen, Scheidungen feiert man nicht. Ich ne? denke nicht. Doch, Junggesellenabschied. Ja, Junggesellenabschied. So aber du hattest auch, das fand ich ganz interessant, mal gesagt, was nicht so bekannt ist, ist, dass man in eine Hotellobby reingehen kann, sich da hinsetzt und da entspannt einen Kaffee oder irgendwas anderes trinken kann. Ja, genau. Das ist, glaube ich, völlig unterm Radar bei den Leuten. Nicht nur die Hotellobby, auch die Bar. Ach so, na gut, ja. ja. Also unten ist ja auch eine Bar, ja. eine Hotellobby-Bar. Aber hier oben, das war ein bisschen Arbeit. Ja. Und ja, deswegen ja. haben wir ja auch euch hier, weil ja. wir wollen, dass hier, dass das stärker frequentiert wird. Ne? Ja, wir das wollen ist ja super. Viel, wir werden unser Möglichstes tun. Event-Fokus hier haben. Ne? Ist ja genau. auch, jetzt ist der Raum gut und sinnvoll genutzt gerade. Mhm. Ne, hier geht es ja in, wie viele Stunden geht es hier los? In 2, 3? Wie meinst du das? Nee, in wie vielen Stunden geht es hier los mit Betrieb? Um 18 Uhr. Genau. Das heißt, wir haben jetzt eine knappe Stunde für uns und dann kommen hier die. Beil. Ja, da ist ja die nächste Frage. Wärst du die Klientel? Man denkt immer so ein Business-Hotel, ne? Ja. Da hat man als Berliner eigentlich nichts zu suchen, aber weit gefehlt, oder? Ja, das ist die besondere Stärke von uns. Wir haben eben eine Kombination aus Kongresshotel und eben diesem Lifestyle-Angebot. Wir haben eine hohe Kapazität bei gleichzeitigem Eventbetrieb. Ja. Wir haben einerseits eben diese Großveranstaltung, ja. aber eben alles unter einem Dach. Ne? Ja. Also wir haben auch unten diesen Cookie-Me-Shop. Das ist dieser kleine Snack-Shop. Da findest du alles, also vom Pflaster bis zum Bier. Okay. Ja. Meistens geht das ja, also oft geht das ja zusammen, ne? Holst du erst das Bier und dann musst du den ja. Pflaster holen. Ja. Genau. Okay, in der Reihenfolge, genau. Und wir haben hier eben, wie gesagt, die Großveranstaltungen, Firmen-Events, aber auch so kleine Netzwerktreffen hier und Geburtstage, wie gesagt, Hochzeiten. Und die Bar wurde bisher, ich würde sagen, so bis vor 9 Monaten viel von Hotelgästen besucht. Mhm. Aber jetzt kommen auch immer mehr Leute von draußen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Na, wie gesagt, man hat sich um Schirm. Ich war mal in Hotels in der Bar, einfach um da reingucken zu können und dachte, dann nimmt man sowas zum Anlass. Aber ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ach, abends jetzt vielleicht irgendwo in ruhig ein paar Minuten noch sitzen und dann gehst du in eine Hotelbar. Ne? Hat man nicht auf dem Schirm. Also, die Türen stehen offen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Vor allen Dingen trifft man ja in einem Hotel ja alle Arten von Menschen und da schmelzen ja die großartigsten Geschichten zusammen. Ne? Also in einer Hotelbar, da, also wenn du so Single bist, und Berlin ist ja die Stadt der Singles. Ja, absolut. Dann Hotelbar, oder? Also ich würde sagen, in diesem Sinne erstmal ganz kurz anstoßen. Genau, eines unserer Rituale. Ich stoße an mit einem Ginger Ale. Prost. Von der Loft Bar. Oh, dein Glas ist schon leer. Ich habe einen alkoholfreien Sekt, genau. Ja, sehr zum Wohl. Richtig. Prost. Hat man gar nicht gehört, dass das Glas leer ist. Ein Musiker wird es hören. Ui. Wir piepen es raus. Ui, ja. Wir piepen den Anstoßer raus. Da ist ordentlich was drin. Also falls ich, was hast du erwartet, was Stefan? Was hast du denn bekommen überhaupt? Stefan hat gesagt, mach mir mal den besten Drink oder deinen Lieblingsdrink oder sowas. Ja, das macht man doch auch der so. Der Cocktail des solchen. Ne? Ja, Daniel macht aber immer harte Drinks. Was hast du uns da gebracht, Daniel? Genau, sag mal nochmal den Namen. Das ist unser Eurofashion, das machen wir. Mit einem neuen Rezept für unser Zimtsirup. Und das ist zwar mit Muskatnuss und Vanille. Das gibt noch ein bisschen Struktur, weil manchmal der Old Fashion ist ja sehr simpel und sehr flüssig. Und dieser Sirup macht dann, dass der Cocktail ein bisschen mehr Körper hat. Okay. Körper finden wir gut. Schmeckt richtig gut. Sag mal, den Sirup, den macht ihr selber, ne? Ja, wir machen das selber, auch wie unsere andere Sirups. Wir haben auch noch ein besonderes Rosmarinsirup. Wir machen auch unsere selbe Infusions, zum Beispiel für unser Mr. Miyagi. Das ist eine Infusion, sehr aufwendige Infusion, aber wir machen das mit sehr viel Liebe für unsere Kunden. Mhm. Und ist zwar halt aufwendig, aber schmeckt speziell lecker. Das habe ich auch gelesen. Jeder Cocktail, der hier bestellt wird, wird halt individuell zubereitet. Mhm. Und deswegen ist es so, dass man natürlich ein bisschen Zeit mitbringen muss, weil der wird halt, wie du schon sagst, von dir persönlich oder von deinem Team persönlich nochmal zubereitet. Und ja, wenn das Haus natürlich voll ist, hat man ordentlich zu tun. Ja, aber das ist so die Individualität, ne, die man hier kriegt. Genau, also wir versuchen halt alle Cocktails jeder Cocktail ist ja eine Kunst für uns. Und in dieser Kunst kommt halt Liebe dazu. Ja. Ne? Liebe. Amore. Das. Und sag mal, Daniel, was würdest du sagen, was kommen hier für Leute hin? Ich würde sagen, alles. Ich würde sagen, junge Leute, auch die Gäste von dem Hotel. Also es kommt auch auf den Tag, aber wir freuen uns immer auf jede Gäste, international, Berliner Gäste, hier von der viele Nachbarschaft auch. Also zusammengefasst, das ist das neue Normal, dass solche Etablissements wie in solchen Hotels einfach offen sind für jedermann. Und das ist nur den meisten gar nicht geläufig, dass man einfach reingeht ins Hotel und sagt, ach komm, heute machen wir uns mal einen schönen Abend an der Hotelbar, vielleicht auch hier im 14. Stock, 60 Meter höher wie über der Straße. Ja, genau. Und man muss dafür nicht unbedingt ein Zimmer gebucht haben. Ja, genau. Und habt ihr auch Unterhaltungsprogramm dann hier? Oder? Ja, da wollte ich Daniel eigentlich gerade fragen. Ach, Daniel kennt sich wohl aus. Hm? Daniel kennt sich wohl aus. Ja, Daniel arbeitet ja hier. wenn wir hier Events haben, ne? Also wenn DJ auflegt oder wenn Sänger hier auftreten, ist das dann, zieht das dann mehr junge Leute oder Fans von diesen Acts oder vermischt sich das trotzdem so, wie du das eben beschrieben hast? Ich würde sagen, es vermischt sich ja auch, aber zum Beispiel, es kommt immer drauf an, auf die Veranstaltung. Ne? Zum Beispiel, wir hatten ja Neujahr hier, das war sehr schön. Wir hatten hier DJs und auch Künstler, die Live-Musik gemacht haben und wir hatten wirklich all type of people, alle Gäste war hier und halt, ich finde das auch schön, weil das ist ein Ort, wo alle Leute zusammenkommen, ne? Ja. Und ist ja nicht, ist ja keine Differenz von Alter oder... Mhm. Stimmt, das ist ja in manchen Clubs ist das ja so, da siehst du dann nur, wir hatten ja eben ein bisschen gewitzelt, was du drunter hast, ne, Lack und Leder. In der Tat, ja. Da, Das heißt, in manchen Clubs ja, kommen ja nur ein bestimmtes Klientel ja. Und in Hotelbars sind ja sowohl hast die Lack- und Ledertypen als auch, solche wie, Mark, wie ich dann immer ja. So auf dich zeige. Du hast eben so angegeben. Ganz, ganz charmant, genau. Du hast eben so angegeben. Ich habe mich gewundert, warum so quietscht, wenn du dich hier hin und her wiegst im Stuhl. Dann haben wir aber hier Stefan mit seinem Irgendwas ist doch immer Podcast-Shirt. Mit genau, Merch demnächst zu bestellen. Genau, das vermischt sich dann so. Wir hatten zuletzt, war ein Tag des Singles, müsste ich jetzt aus dem Ärmel schütteln, kann ich nicht, hatten wir hier eine Comedian. Man muss ja. Die ganze Sache ja mit Humor lösen. Bitte lass das Helene Brockhaus gewesen sein. Ja, auf die stehe ich. Nee, das war Maya Stinn, die war sehr, sehr lustig. Und dann hatten wir Dr. Love hier, ein Coach, die, also ich hatte das so verstanden, dass die sich die Chats von den Klienten, sagt man, glaube ich, nicht Patienten, oder? Nein, nee. das mit Sicherheit Patienten nicht. Sagt man nicht. Man sagt Klienten, dass die sich die Profile angeschaut hat und dann so Tipps gibt wie bitte nicht, also besonders an Männer, mit Fisch jetzt, also da gibt es ja diese Angler, diese Hobbyangler, ja, die dann total gerne mit Fisch posieren. Ja. Und da fragt man sich, für wen ist das dann? Für die Freunde? Sind die doch gay oder wollen die eine Frau? Welche Frau steht? Ich suche eine Frau, aber nur eine, die wahnsinnig auf Fisch steht. Die total auf Fisch steht, genau. Oder was haben die dann noch? Also so vor ihrem vollen Wäscheständer in der Wohnung auch nicht so gut. Naja, die gibt jedenfalls Tipps, welche Fotos ganz gut wären. Ja. Eins, das habe ich mir gemerkt, ein freundliches Foto, wo irgendwie ein bisschen, wo die Männer ein bisschen lächeln. Ja? Dann vielleicht auch so eins in so einer geselligen Atmosphäre ja, mit Freunden, die dann so verpixelt werden. Und vielleicht irgendwas so, was sie so sportlich, hobbytechnisch machen. Naja, jedenfalls hatte die dann so ein Separé da hinten, das seht ihr, da, kommt, ja. Da ist ja dieser goldene Vorhang immer noch. Okay. Ja. Und dann hatte sie so eine Glaskugel, die haben wir da extra gebaut. Wir haben nämlich sogar einen Hausfloristen hier, das ist der Thomas. Und der macht alles möglich, genauso wie Doro, das ist unser großer Bastler, der ist in der Technik. Und er bastelt alles, was wir brauchen. Zuletzt ist uns ein DJ-Pult kaputt gegangen, hier oben. Und dann kam Doro und? Und dann kam Doro und hat uns ein DJ-Pult gebaut. Wow. Aus einem Kallax-Regal, Ikea. Und dann hat auch in Lichtenberg, ja. Genau. Und dann hat er so diese Fächer mit so Plexiglas, buntem Plexiglas. Ach, ich könnte Geschichten erzählen. Aber erzählt ihr doch noch mal ein bisschen was. Na, also ich würde da einfach mal... Danke Daniel schon mal, ne? Sehr gerne, sehr gerne. Und der Cocktail auch super, also genau, mich würde mal interessieren, wie viel Mitarbeiter hat denn das Hotel? Also wie viel, kannst du das hoch mal Pi mal Daumen? Ist schwer zu sagen, es ist eine Menge wahrscheinlich. Es ist eine Menge, genau, wir haben mal so viele Abteilungen, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Ich das ist nicht schlimm. Ich habe viele Geschichten erzählt. Das ist nicht schlimm. Kann ich nicht sagen, also ich glaube, diese Zahl ist auch die, die man als letztes parat hat. Naja, aber so, dass man mal eine Vorstellung hat. Ne? Ich meine, das Hotel hat ja 557 Zimmer, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist schon ein kleines Universum. Das ist schon heftig. So eine kleine Stadt. Ja. Das ist eine kleine Stadt, ganz genau. Aber ich denke mal, also geschätzt, haben wir so 200 bis 250 Mitarbeitende im Haus. Ja, das ist eine ganze Menge. Zusätzlich haben wir auch regelmäßig externe Kräfte, vor allen Dingen für Bankett, Technik und Events. Wir haben ja dann eine typische Verteilung, Front Office, Reservierung. Mhm. Dann haben wir Housekeeping. Wisst ihr, was das ist? Housekeeping. Ja, das sind die Damen, die die Betten aufschütteln und genau, mit dem Staubsauger durchs Zimmer rennen. Ja. Genau. Dann haben wir F&B. Was ist denn das? F&B. Facility irgendwas? Food and Beverage. Das sind die Essen Leute, die für Restaurants, Bar und Bewirtung. Bankett und Küche zuständig sind. Und dann haben wir Convention und Events. Also das sind die Leute eben, die hier die Events machen. Dann haben wir noch Technik und IT. Ja, was macht eure IT? Was die macht? Eure Webseite. Nee, ihr habt sicher eine Menge Software im Haus. Richtig, genau. Die macht, dass die Telefone funktionieren, dass wir Internet haben und so weiter. Und die Technik, die sorgt dafür, dass halt die Der Laden komplizierte läuft. Technik im Laden. Dann haben wir die Verwaltung. Dann haben wir HR, was ist das? Ja, Personalabteilung. Ihr seid schlau, genau. Seid ihr. Ja. Und dann haben wir noch Marketing. Genau. Ja, das war's, glaube ich. Also riesig, ne? Und man muss ja auch sagen, hier kommt keiner einfach so rein, weil wir mussten uns ja gerade auch nackig machen, in Anführungszeichen. Naja, wir haben immer noch nicht die Unterwäsche von Marc gesehen. Ja, das stimmt. Genau. Also, das ist was für einen kleinen Kreis. Ja. Das ist ja nichts für einen Podcast. Okay, ich gehe. Siehst du? Ja, ich glaube, Mera gefällt es hier im Podcast schon mal. Ich hatte gerade noch eine Frage. Ja. Wenn ihr so viele Soll Mitarbeit- ich jetzt mein Codewort sagen? Nein, alles gut. Nein, alles gut. Halt das für dich. Ich finde das super. Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn ihr eine Weihnachtsfeier macht, ja. Bucht ihr dann einen anderen Space oder macht ihr das hier? Oh, das ist eine gute Frage. Schwierige Frage, ne? Nee, das ist gar keine schwierige Frage. Alles, was wir als Mitarbeiter, um Teambuilding zu machen, ne, brauchen wir auch. Wir haben ja eine ganz tolle Personalabteilung, die immer dafür sorgt, dass wir uns alle lieb haben. Und richtig. Ist so. Ja, absolut. Und da sind wir immer in schönen Locations und entdecken Berlin. Genau, ja. Wir haben auch eine Ladies Night. Da treffen sich dann die Ladies, die Lust haben und treffen sich dann in einem schönen Restaurant. Ich habe jetzt das als nächstes Osmans Töchter angedacht. Die haben, kennt ihr den Laden? Nee. Osmans Töchter. Also ursprünglich Pappelallee, sorry. Mhm. Super leckerer Laden, wie der Name sagt. Osmanische Menükarte. Mhm. Und die haben jetzt eine Zweigstelle, sagt man das so bei Restaurants? Ja, ja. Bestimmt. Eröffnet in der Prenzlauer Allee 224-27 an der alten Bötzow-Brauerei. Da müsst ihr mal hin. An der alten Bötzow-Brauerei. Kennt ihr die? Gleich ein Berlin-Tipp. Das Schöne ist, wir müssen hier nichts notieren, weil es wird ja alles aufgezeichnet. Ja, genau. Das kann man uns jederzeit nochmal anhören. Ist wirklich, also ich war da auf der Baustellenparty bei Arzu. Das ist die Besitzerin. Hm. Und hab mir jetzt das fertige Restaurant angeguckt. Also, das Essen ist legendär. Osmans Töchter, wer Berlin, Prenzlauer Berg, kennt man. Mhm. Ja? Und die hat jetzt eben wieder diesen zweiten Laden aufgemacht. Und das ist eine Skyline, das ist ein Blick, das ist wirklich, wie sagt man, wenn was. Das klingt toll. Ja, das umwerfend, toll. Umwerfend. Umwerfend. Ja. Unbezahlbar. Ah, ja, okay. Ein unbezahlbarer Blick. Ja, ja. Na, so wie hier eigentlich. Aber das heißt, genau, dann kann man selbst, wenn man das selber hat, geht man zum. Bisschen chillen woanders hin. Ja, man sammelt Inspiration, ne? Nö, aber, wie will so ein bisschen, oder? Naja, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man auswärts essen geht, oder? Also genau, stimmt, man kann ja irgendwie Sushi zu Hause machen, ne? Da rollt auch man gut. Dann die Algenplatten zu Hause. Mhm. Man kann aber auch... Oder man lässt sich verwöhnen. Ja, mal raus. Das stimmt. Wenn ich meinen klugscheißerischen Hut mal wieder in den Bitte. Ring werfen darf... Die Abwechslung ist einfach ein bisschen das Salz in der Suppe des Lebens. Mhm. Ja. Natürlich kann ich hier in einem der tollsten Hotels irgendwie arbeiten, aber ich muss ja ein bisschen was von draußen sehen. Wie er immer so die richtigen Worte, zwischen den Zeilen so Komplimente verteilt werden. Das tollste Hotel, eins der tollsten. Schön, schön. Ja, wir haben ihn gut erzogen. Oder eigentlich ist es ja andersrum, er hat uns gut erzogen. Hat er. Die, also die Leine in letzter Zeit etwas kürzer. Ja, die haben dich ja auch, ich habe gehört, die haben dich gar nicht geweiht. Nein, die haben mich komplett also überrascht mit der ist Nummer. Ist es eigentlich so ein bisschen dich ausschließen oder unter diese Überraschung? So, ja? Es ist schön, dass jetzt nach so vielen Jahren du mal die Therapie bekommst. Wir hören einfach nur zu. Ist das jetzt eine Überraschung oder ist das so ein bisschen, wir Es ist tatsächlich ein bisschen was von beidem. Überfall. Ja, es ist schon in einem gewissen Grad übergriffig. Aber zu dritt ist auch schwierig, ne? Ja. Definitiv. Es ist deutlich einfacher, nur zu zweit zu moderieren. Diese Dreierkonstellation. Die Dreiecksbeziehung ist immer ein Problem. Bei meiner Tochter, ne, wenn die zu fünft unterwegs sind. Ja. Oder zu dritt. Ja. Da kommen die Storys an. Also ganz genau, weil du hast immer diese Zu dritt ist bei uns immer Stefan und ich gegen Marc. Also richtig. Jede Folge. Och, Marc. Das hält sich immer die Waage. Deswegen, wir haben aber, man muss dazu sagen, wir haben extra. Ja, wir haben damals extra ein Aufnahmegerät mit 4 Löchern gekauft, damit wir auch mal die Chance haben, dass Marc sich ein bisschen erholen kann von dem ganzen Stress. Und heute ist ja so ein Tag. Ja. Hast du denn da irgendjemand, mit dem du drüber reden kannst, wenn die wieder gemein waren zu dir? Nicht wirklich, nein. Ja. Und du weißt ja jetzt, wo du hinkommen kannst, ne? Ins schönste Hotel Berlin. Ich komme dann jeden Donnerstag. Ja. Und ich kann da anschließen, ne? Weil ich habe in meiner Statistik, ich habe mal die Bewertungen zusammenfassen lassen. Und da kommt man auf 8,3 von 10 und das ist top da für so ein Hotel. Da freut sich der Rando, ja. Unser Quality Manager. Richtig. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Also Quality stimmt. Die Frage an dich, hier gibt es ja in der Nähe, weit und breit, kein äquivalentes Hotel, oder? Im Osten Berlins sind wir einzigartig. Das wollten wir nochmal hervorheben. Ja. Unser unique selling point. Ja. Hui. Aber ich gucke ja guck so. Mich gerade, ich kann das ja gerade überprüfen mit dem Rundumblick hier. Ja, 260-Grad-Blick, wie ein Chamäleon. Ja, ich sehe Windräder, das ist seltsam, aber ich sehe kein anderes Hotel. Und ich habe gelesen, hier ist ja, das Velodrom ist ja um die Ecke. Ja. Ne? Also auch um die Ecke? Naja, gegenüber. Da kannst du einfach stolpern. Das Sportforum ist nicht weit weg. Und das ist... Das, warte mal, das Sportforum Hohenschönhausen? Ja. Echt, waren die Eisbären dann schon mal hier? Bestimmt. Das ist eine gute Frage. Ja. Liegt ja um die Ecke. Also auch bei Sportveranstaltungen, habe ich gelesen, sind oftmals die Sportler auch hier untergebracht, ne? Ja, das ist unsere große Stärke. Wir haben ja jetzt auch die Paraschwimmmeisterschaften, die stehen vor der Tür. Okay. Und da ist das Haus auch wieder voll. Nicht nur das hier, sondern wir haben ja noch unsere kleine Schwester, das Easy, auf der Storkower Straße. Gleich gegenüber. Gleich gegenüber, ja. Ganz genau. Da habe ich heute gerade die Flyer für gemacht, für die Andrea Strasser, unsere Reservierungsleitung. Und genau, da gibt es dann Vollpension für die Schwimmer im Haus, alle Veranstaltungen. Da war jetzt gerade auch der Bürgermeister hier, der Berliner. Kai Wegner? Genau, wegen dem DSV, Deutscher Schwimmverband, ja, genau. Okay. Und der Jan Pommer, der ist, glaube ich, Vorstandsvorsitzender. Scheiße, warte, ich google Stefan mal ganz Rath, kurz. Stefan Rath ist Vorstandsvorsitzender. Genau. Ja. Und dann... hatten die hier ihre Abschlussveranstaltung. Also es ist spannend, was hier man alles sieht ein paar Leute, ja. Ja, na, wenn du sagst, das ist sozusagen die einzige große Location weit und breit, dann macht das ja Sinn, ne? Dass man Absolut. Das hier macht. Absolut. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und ja, wir haben, ich kann schon mal spoilern, wir haben ja nachher noch ein kleines Spiel. Ach, so ein Spiel vorbereitet? Wo es um Hotelfragen geht, genau. Oh, um Hotelfragen. Da bin ich mal gespannt, wie ihr da so drauf seid, ne? Aber ja, also... Ich muss sagen, ich bin echt begeistert, weil einfach hier zu sitzen, ganz entspannt, ich merke schon, der Cocktail dreht ein bisschen. Okay, wir haben immer das Thema Pausenmusik. Ich glaube, für Pausenmusik ist gesorgt. Stefan wird uns ein Liedchen singen. Genau, ich lalle da ein. Nein, aber der ist sehr lecker, muss ich sagen. Aber er hat ordentlich Alkohol, glaube ich. Ich finde die immer ein bisschen, ich flüster jetzt mal. Ich finde die vom Daniel. Musst du nicht, das bleibt hier unter uns. Okay. Die finde ich immer ein bisschen zu stark. Das sind so Männercocktails. Ich habe den letztens irgendwie, weil ich muss ja immer die Cocktails abfotografieren und dann so tun, als wenn. Aber die sind noch ein bisschen stark. Der andere, ich habe den Namen vergessen von dem Barmann, der macht so ein bisschen femininere Cocktails. Ja. Also da ist dann die Kirsche. Du hast ja hier so eine Kirsche. Ich hätte gedacht, dass die femininen Cocktails eher die stärkeren sind. Ja? Weil Frauen mehr vertragen, meinst du? Weil Frauen stärker sind. Ja, das ist, haben wir da ein gutes Thema. Also Stefan wird beim nächsten Mal, wenn er herkommt, sagen, ich hätte gerne diesen Cocktail, aber nicht vom Daniel. Den, aber nicht von Daniel. Ja. Naja. Nein, Daniel ist super nett und hat uns ja hier auch seine Karte hoch und runter erklärt. Nee, der ist da das total into it. Er hat seinen Handwerk im Griff. Ja. So ein Cocktail-Nerd. Der ist ja auch mit von Liebe und so gesprochen. Ja. Ne? Ja. Ne? Also der hat ja wirklich, ich weiß nicht, ob das man daran liegt, nicht dass der gesehen, Mexikaner die ist. Die, Mexikaner. Ist Mexikaner, okay. Also der war so richtig so Feuer und Flamme, ja, ne? Also, der lebt für seinen Job. Ja, der hat ja fast hier den Zucker da fast flambiert. Echt? Ja. Das, aber du hattest vorhin... Es wurde mit einem Micarinho serviert. Ja, oder? Der ist, der ich finde das doch, super. Also, der schönste Cocktail, ist der den ich heute gemacht habe. Richtig mit Leidenschaft dabei. Ja, so was, also das ist so toll. Oder für so einen jungen Mensch, da wird er immer über die Gen Z so... abgelästert. Normalerweise, also die echte Jean Set, sagt man ja, hätte man gesagt, ich hätte einen Cocktail, hätte sie gesagt, ja, aber mir ist gerade nach Keim. Das sagt man der Jean Set eigentlich da. Oder du gehst an eine Bar und dann fragst du, was für ein Wein und dann ist da so ein Jean Set, so ein Jean Settler und der sagt dann den und den. Den und den. Ne? Und zeigt auf zwei Flaschen. Aber das ist bei Daniel nicht so. So, wir machen mal kurz einen Jean Set Test. In welchen Jahren lagen wir in die? Ja, Jane Set. Welche? Damit ihr jetzt euch für euch selber nicht prüfen Jane könnt. Set. Jane Set. Jane Set. Also Generation, Generation Z. Ist von 95 bis 2012. Ja. Und was Daniel, kommt danach? Wann bist du geboren? Ja, voll drin. Voll drin. Danke. Voll drin. Du bist super. Generation Z. Kannst du dir als Information merken, du bist Generation Z. Okay. Ja. Ja. Genau. Danach kommen die Boomer, so war das. Nein, doch, die Boomer sind die kommen später erst. Die sind noch später. 60er, 60er Jahre. Ich bin ein Boomer. 79er Jahrgang? Nee, ja, ich glaube ja. Doch, warte mal, nee, das ist noch gar nicht. Was warte ist denn ein 79er Jahrgang? Die Boomer-Generation, wartet, ich sage es euch gleich. Die Babyboomer. Hier wird noch live gegoogelt. Ja. Ja. Als Babyboomer-Generation, Boomer-Generation, na komm, wo sind die Jahre? Was ist das für ein Wikipedia-Artikel? Bin ich ja gespannt. Nee, nicht Wikipedia. Wikipedia nee, kann ich auch bearbeiten. Die KI fragen. Welche Generation ist Boomer? Zwischen 46 und 64. Du hast recht. Was waren wir denn in den 80ern? Ja, was kommt danach? Also was sind wir für eine was Generation? Sind wir denn wie nennt für eine man Generation? Die? Was heißt wir? Ich bin 1970er Jahrgang. Ja. Na gut, das ich ist glaube ich. Da, eine Generation deswegen vor euch. Wirst du so ausgeschlossen, ja. Mann. Und du bist auch Gen Z, eins oder? Der vielen Gründe. Das ist ja jetzt wieder so ein verstecktes Kompliment. Du willst mir, willst du den Drink umsonst oder was soll das jetzt hier? Also, ich würde sagen. Generation X ist von 1900. Gen X? 5. Hä? Aber das ist interessant, weil ich diese glaube, das wissen die wenigsten, ne? Wie die Generation wir so. Wir hatten das schon mal im Podcast. Wir haben nicht. Die ganzen Generationen, sind wir alle. Aber wer hat denn das Mark nicht das Problem hätte, ist. Mark hat das alles im Blick. Ja? Ich hab's im Blick, aber ich hab's nicht im Kopf. Das ist der Unterschied. Ja. So, ich weiß nur, wir sind mal alles durchgegangen, aber wir haben es einfach komplett Stefan vergessen. Stefan findet das raus und verlinkt das in den Shownotes, ja. Ja, okay. Ja, du also hast das, da hat das delegiert jetzt hier die, an dich. So läuft die Live-Recherche hat versagt. Ja. Ja, macht ja nichts. Ne? Gut, dann haben wir das auch geklärt. Also nochmal ja kurz. Das war gar nicht möglich, ne? Mit der Live-Recherche. Nee. Zu unseren ja. Zeiten, ne? Zu unseren da. Damals, definitiv. Da waren wir doch, na, da sind wir durch den Busch gekrochen und ja. haben da. Nee. Ich würde gerade sagen, da gab es schon eine Live-Recherche, aber die ist natürlich völlig anders abgegangen. Man hat ja so eine Entourage irgendwie um sich und hat dann einfach verschiedene Leute in die Spur geschickt. Die haben sich dann eine Bibel geholt oder mal ein Branchenbuch oder ein Telefonbuch und haben dann irgendwie alles live. In unserem Podcast oder was? Da haben wir die Filme noch mit der Nagelschere geschnitten, damals. Ja, das da gab es die Zeit, als der Mond noch mit der Stange hochgedrückt wurde abends. Okay, du bist tatsächlich eine Generation vor uns, ja. weil das habe ich nicht mehr erlebt. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden jetzt hier. Marc freut sich, dass er endlich mal ein bisschen Beistand hat, ne? Ja. Ja. Kann ich immer gebrauchen bei euch ich auch. Beiden. Halunken. Marc, mit K oder mit C? Mit 2 A. M-A-A-K. Das ist ja unique. Das ist es in der Tat. Hast den Namen gibt es kein zweites Mal, den habe ich mir selber gegeben. Das ist quasi so Künstlername. Gibt es doch nicht. Ach ja, so. Er hat jetzt leider keinen Ausweis, um das zu beweisen. Das steht auch so in deinem Ausweis, mit 2 A. Ja. Das hast du so durchgesetzt, er hatte als Pastor. Nee, es gibt, nein, es ist, was hat das es gekostet? Ist, es nennt sich Künstler- und Ordensname. Deswegen also, sage ich Orden, ne? Genau, nein, nein, ich habe es als Künstler quasi irgendwie durchgesetzt. Okay. Eine Geschichte, die ich im Podcast auch schon mal erzählt habe, es ging einfach nur darum, dass ich freiberuflich gearbeitet habe, neben meiner Tätigkeit an der Technischen Universität als Dozent. Und ich brauchte eben sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann habe ich in Erfahrung gebracht, dass es eigentlich ein leichtes ist, einfach zum Färbeliner Platz zu fahren, sich dort ein kleines Büro zu setzen, die nette junge Dame dort zu bezirzen und ihr vor allen Dingen auch zu zeigen, dass man im öffentlichen Leben schon unter diesem neuen Künstlernamen bekannt ist. Ja. Und da ich ja an der TU dozierte und teilweise auch mitverantwortlich war für die Vorlesungsverzeichnisse, zumindest in dem Studiengang, in dem ich das gemacht habe, dann habe ich einfach gesagt, okay, pass auf, wenn ihr meinen Namen schreibt, dann schreibt den bitte so. Und dann wurde es gedruckt, wurde offiziell ausgegeben und dann konnte ich mit diesem amtlichen Dokument zu dieser Dame gehen und sagen, guck mal hier, ich bin unter diesem Namen bekannt. Hat sie gesagt, alle klar, hier ist ein Zettel, Stempel drauf, hol dir einen neuen Ausweis und hab noch ein schönes Leben. Schön. Ja. Ey, lass mal zum Färbeliner Platz fahren. Jeder denkt sich einen Namen aus. Oder was da? Ja. Aber du musst ja dann in deinem Bezirk, da kannst du ja nicht zum Färbeliner Platz, da kannst du ja nicht random doch, zu irgendeinem. Doch. Ach nee, das geht doch heute. Du kannst doch im beliebigen Stadtbezirk. Nein, das ist nicht der Punkt, sondern das ist, glaube ich, das also ich habe ja auch nicht dort gewohnt ach zur so, Zeit. Ja, eben, du ich bist in Steglitz, musst ja durch die halbe Stadt fahren. Es ist tatsächlich diese eine zentrale Stelle, wo diese eine sachbare Arbeiterin ist, quasi für die ganze Stadt entscheidet. Lebt die noch? Ja. Ja, in der Tat, davon ja, gehe ich aus. Hast du schon mal überlegt, dir einen Künstlernamen zuzulegen? Nee. Meral ist doch, ist das ein gängiger Name oder? Wo? Ist ja ein türkischer Name, ne? Den gibt es in der Türkei, in Weißrussland, in Israel, in arabischen Ländern. Okay. Ist sowas wie Stefan, halt nur internationaler. Genau. Oh, naja. Genau. Genau. Und Meral ist, ja, also gängig, weiß ich nicht. Hast du den schon mal gehört? Ehrlich gesagt nicht. Und aber dann kannst du dir die Frage doch eigentlich selber beantworten, aber, oder? Da muss ich ein bisschen erzählen, weil als wir dich angeschrieben haben, du hattest ja als Meral zurückgeschrieben und dann habe ich halt schon überlegt, okay, ist es jetzt männlich oder weiblich der Vorname? Und das ist ja immer nicht so einfach, ne? Aber Meral. Ja, Meral klingt eher weiblich auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Was stellst du denn so Fragen? Ist das ein gängiger Name? Ist der weiblich? Das ist ja, wenn man das doch nicht kennt. Hör doch mal auf dein Bauchgefühl. Ja, das stimmt. Deine Intuition. Aber habe ich ja letztendlich auch und war ja richtig. Ja, kannst du einfach komplett universell antworten. Ja. Hast du so meinen Namen schon oft gehört? René hört man öfter. Weißt du, was der bedeutet? Ja, aber der ist auch weiblich oder männlich. Hast du da auch überlegt? Oder Toni. Hast du da auch überlegt? Meine Tochter heißt auch René und die hat eine weibliche Variante. Ja. Das hört man beim Sprechen natürlich nicht. Ein wunderschöner Mädchenname. Finde ich auch, ja. Dankeschön. Genau wie Charlie. Aber du hast recht, ja. Ich fühle mich schon wieder ausgeschlossen. Also, aber ich grätsche einfach komplett rein und behaupte ganz kühn, Marc wäre auch ein ganz toller Mädchenname. Ist es. Marc. Nee. Naja, es gab ja damals schwierig. Das Sparkassenmagazin. Oh, ja, Jarl und Penny. Kennt ihr das? Nein. Oder gab es das nur in NRW? Marc und Penny? Ja. Gute Kinder Frage. Finanziell zu bilden in den 80er Jahren. Ich fürchte, ich war zu bildungsfern aufgewachsen und vor allen Dingen viel zu geldfern. Dann bist du Dozent an der TU geworden. Ja. Das ist ja wirklich eine Heldenstory, Marc. Du bist Dozent an der TU gewesen? Ja, zwischenzeitlich. Was lachst du denn so, René? Ich finde euch ganz schön gemein. Also, René. Also in einer bildungsferne Familie und dann der Aufstieg mit Künstlernamen, mit Ordensnamen. Und dann Dozent an der TU. Wie ich vorhin schon sagte, glaube ich, deinen Drink betreffend, nee, den Cocktail betreffend, Donnerwetter und kein Ende. Ich habe tatsächlich den Sprung geschafft. Gratulation. Meral war gerade etwas abgelenkt, aber das. Aber das habe ich gehört. Du hast den Sprung geschafft, Donnerwetter und kein Ende. So wie der. Ja. So wie der Cocktail. So genau. Der heißt nicht so. Donnerwetter-Cocktail. Der heißt nicht so, den hat man. Wir müssen tatsächlich noch den offiziellen Namen, falls es einen gibt. Aber hattest du nicht. Den müsst ihr mal kurz recherchieren, den Namen von dem Cocktail. Wir haben keine Karte. Ich finde den sehr lecker. Also auch die Zutaten. Ist geschmacklich echt gut. Aber man schmeckt sehr viel von dem Alkohol, finde ich. Man hört vor allen Dingen schon so langsam den Alkohol. Dass der stark ist. Ja. Genau. Ist er zu stark, bist du zu schwach, Stefan? Ist schon fast leer? Nee, ihr trinkt wir können jetzt Mark wir Ginger Ale, ja. René auch? In wem Ginger Ale, ja. Ja, Ginger Ale ist auch sehr lecker, finde ich. Oder nicht? Random. Ja. Random, ja. Liebe Leute, weil wir doch ein bisschen vorhin Ordnung so ein bisschen, genau, das Thema Abwechslung hatten. Ja. Ich finde es. Wir müssen jetzt ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Erstmal ein bisschen sortieren. Mark ja, und das ist mein Job. Also, normalerweise haben wir eine Rubrik. Naja, das ist quasi so ein Smalltalk-Bereich. Soll ich eigentlich gehen? Nein. Nein, das kannst du nicht. Kannst natürlich, du kannst natürlich jederzeit gehen, wir halten dich hier nicht fest. Und ich habe das ja auch lustig. Aber wir würden es auch nicht thematisieren. Ja. Du musst unbedingt bleiben zu dem Spiel, weil das müssen wir wahrscheinlich vorziehen. Ah ja, das wollte ich wirklich auch ganz gut für dich. Ja. Oh, darf ich wieder? Ja, Marc? Ja, genau. Also, normalerweise machen wir so einen Smalltalk-Bereich am Anfang der Sendung und wir befragen uns über die vergangenen 2 Wochen. Richtig. Und das müssen wir jetzt hier nicht auswalzen. Wir haben ja, wie gesagt, eine wundervolle Gästin heute. Danke. Aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich sowohl am Friedrichstadtpalast war, um mir die neue Show Blinded by the Light anzugucken. Ist die so neu? Blinded ziemlich by the neu. Light. Ja, sieht man viel Werbung. Geblendet von der Freude, überwältigt sein. Ganz toll. Die Story ziemlich abgedreht. Im direkten Vergleich mit der vorherigen Show, falls die jemand kennt, von hier oder da draußen, war sie nicht ganz so pompös, aber musikalisch hat sie mich tatsächlich mehr abgeholt. Das fand ich richtig, richtig nett. Also ich habe mir gewünscht, dass bei dem nicht unerheblichen Eintrittspreis, der ja so zwischen knapp 50 und 150 Euro irgendwie liegt, für gute bis sehr gute Karten, hätte ich mir gewünscht, dass da denn schon eine CD mit bei wäre. mit der ganzen Musik. Die CD, man merkt richtig, dass du kein Gene Settler bist. Ja. In der Tat. CD. Was war das nochmal? CDs. Ja, Streaming-Link. Und da kommen wir nämlich zu meinem nächsten Punkt. Ich war dann nämlich außerdem gestern noch im Theater des Westens. Dort gibt es ein neues Musical. Und das heißt, Wir sind am Leben. Mhm. Das neue Berlin-Musical ist es überschrieben. Was mich ehrlich gesagt musikalisch nicht so abgeholt hat. Die Story war sehr süß. Spielt in Berlin der 90er Jahre, quasi kurz nach dem Mauerfall. Also es wurden so Ost-West-Konflikte wurden thematisiert. Auch AIDS, schwul-lesbisches Leben wurde thematisiert. Von daher war es nicht uninteressant, aber wie gesagt, musikalisch fand ich es nicht so toll. Der Hintergrund ist, dass einer der beiden, also der männliche Part der Band Rosenstolz, die es ja nicht mehr gibt, weil Anna, der weibliche Part, ist gestorben. Was war denn da? Ja. Warum? Naja. Das kann ich leider jetzt aus der Pistole auch nicht sagen. Na, jedenfalls, er hatte gesagt, okay, ich orientiere mich neu und hat da jetzt an diesem Musical mitgearbeitet, hat es also künstlerisch und musikalisch irgendwie betreut und vielleicht muss man Rosenstolz-Fan sein, ich keine Ahnung, aber mich hat es gestern nicht ganz so gecatcht, zumindest nicht so wie die neue Show im Friedrichstadtpalast, die fand ich musikalisch irgendwie ansprechender. Aber hat man da viel von der Musik mitbekommen? Also war da hauptsächlich die Musik das Thema oder wenn es jetzt ein Rosenstolz-Musical war? Ja, es ist halt ein Musical. Genau. Also es wird geschauspielert. Es sind ja viele von den Liedern wahrscheinlich. Nein. Nein, doch. Es ist kein Rosenstolz-Musical. Aber man merkt die Handschrift, willst du sagen. Ja, ja, ganz genau. Man merkt die Handschrift und es gab, glaube ich, ein Lied, das hatte meine Frau dann gesagt, pass auf, irgendwie dieses Lied, was sie jetzt da irgendwie singt, das war tatsächlich mal irgendwie ein Hit von Rosenstolz, wo ich nicht mitreden konnte, ja. Liebe ist alles. Ja. Nee, es war ein anderes. Wir sind am Leben. Ja. Das macht doch Sinn. Nein, es ging um. Das macht doch Sinn? Ja. Nein, es ging irgendwie um eine Schlampe. Der Schlampensong, glaube ich, heißt okay. Ja, tatsächlich. Ich glaube, aber da kann ich mich nicht daran erinnern, dass der Anna irgendjemanden als Schlampe bezeichnet hätte. Oder sich selbst möglicherweise tituliert. Also kurzer Fakteneinschub. Sie ist mit 55 Jahren infolge einer Erkrankung gestorben, die jetzt auf die Schnelle nicht näher erklärt zu früh, ja. Und man weiß nicht, ob es seelisch oder körperlich war. Sie wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. Okay, ja, das war erst letzte oder vorletzte Woche, ne? Nein, aber da war vorletztes Jahr. 2025. Ja, aber da war doch noch irgendeine Rosenstolz-Meldung vor ein oder zwei Wochen. Ja, das kann sich dann nur um dieses Musical gehandelt haben, Stefan. Meinst du? Selbstverständlich. Aber es war auch irgendwie ein Todesfall. Nee, das war das Musical. Aber du kannst doch nicht eine Todesmeldung mit einer Premiere verwechseln. Darf ich vorstellen, Stefan? Was? Den anderen stelle ich dir auch gleich noch vor. Da muss ich habe übrigens einen schönen Mädchen. Das ist ja wie wenn du eine Einladung bekommst zu einem Geburtstag und dich dann wie für eine Beerdigung dann anziehst. Ja, sehr, sehr guter Vergleich auf jeden Fall. Ja. Und ich merke, Meral ist so ein bisschen, die ist angekommen in diesem Podcast. Wir lassen jetzt mal ein bisschen Luft raus. Ja. Und eine kurze Pause oder? Nö, wir machen. Wir machen das Spiel jetzt. Wir machen jetzt das Spiel natürlich. Okay. Ah, okay, es gibt also keine Nachfragen oder weitere Bemerkungen. Achso, war es schön? So, ja. Ob es schön war. Ja? Ja. Ganz toll. Ich kann es empfehlen. Ich glaube, das hat man rausgehört. Irgendwie Friedrichstadtpalast. Wenn ihr da auf die Musik steht, geht da hin. Ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und einmalig das in Berlin, andere im Fall. Theater des Westens. Ja, wie gesagt, vielleicht was für Rosenstolz-Fans. Ich kann es nicht direkt empfehlen. Ich hatte einen schönen Abend auf jeden Fall gestern. Mhm. Aber es hat mich nicht gecatcht. Aber ich spreche ja nicht für euch alle da draußen. Hä, aber was ist das jetzt? Werbung oder so eine Kritik? So eine Albumkritik von einer nicht vorhandenen CD oder was war das denn jetzt, Marc? Genau, deswegen. Ja, guter Punkt. Ah, das müssen wir dann gleich noch machen. Weil bei gestern Abend im Theater des Westens hätte man tatsächlich noch eine CD erwerben können mit der Musik. Von diesem Musical. Heutzutage gibt es doch QR-Codes. Stimmt, so wie ja, aber das muss Bestellung erstmal durchsetzen. Aber es gibt Leute, die sind eben noch so haptisch aufgewachsen, die haben ganz gerne was in der Hand. Und nicht nur einfach irgendwo ein virtuelles Konto in der Cloud. Tatsächlich ein Riesenthema. Ich wechsle kurz zu den Eisbären. Die Dauerkarte, weiß gar nicht, ob Stefan es mitgekriegt hat, ist jetzt digital. Ja. Man merkt überhaupt nicht, dass du Fan bist. Nee, bin ich auch nicht. Ich muss immer nur mitgehen. Riesenaufschrei. Seine Frau ist Fan. Ja. Riesenaufschrei, weil man braucht das Haptische. Also braucht man natürlich nicht. Natürlich ja, Quatsch. Wir müssen uns dran gewöhnen. Ich drücke mir die Tickets für den ECE-Zug auch immer aus. Ich tue das auch. Wenn das Handy mal leer ist. Für den Fall, dass mal das Strom ausfällt oder das Handy kaputt geht. Aber da kann ich auch einen Beitrag zu leisten. Ich war nämlich gestern in den Wühlmäusen. Kennst du die Wühlmäuse? Na klar. Ja, siehst du? Da ist doch auch die ständige Vertretung, ist doch dann, muss man dann dort dahin, oder? Ist da nein, das kann ich gar nicht sagen. Die ständige Vertretung ist am Schiffbauer Damm, das ist am S-Bahnhof Friedrichstraße, wohingegen die Wühlmäuse, und an der Stelle darf man Luft holen, muss man Luft holen, ist am Kurt-Schumacher-Platz. Das ist quasi nee, das andere. Theodor-Heuss-Platz. Exakt, Theodor-Heuss-Platz. Aber wieso das andere Ende der Stadt. In Wühlmäusen und danach Kölsch trinken? In der ständigen Vertretung. Und warum? Nein, wir waren nicht dabei, wir können dir das nicht erklären. Ja, genau. Diesmal waren wir nicht dabei. Also, und da wollte ich sagen, meine Tickets natürlich im Google Wallet. Also, oh, du bist so ein moderner digital Mensch. Hoch drei. Du bist digital hoch drei. Ja, natürlich. Deswegen seid ihr so unterschiedlich. So weit auseinander. Ja. Aber guck mal, die Notizen hat er trotzdem auf Papier. Ja, weil ich kein Tablet habe. Ja, aber was ist denn mit digital hoch drei? Ja, aber... Rate mal, wen ich gesehen habe gestern in den Wühlmäusen. Raten? Ja. Gib uns irgendeinen Tipp. Das ist jemand aus meiner Jugend, nämlich die Echse. Sagt dir die Echse was? Michael Hatzius. Michael Hatzius. Mit der warst du mal zusammen? Nee, war ich nicht zusammen, aber ich kenne die aus meiner Jugend. Kennst du die? Sag dir nee, weil du sagst Echse. Die Echse. Ich kenne die Echse. Nicht. Ist das also so eine Puppe? Tier. Ja, so ein Puppenspieler ist das. Kenne ich nicht. Ah ja. Hast du vielleicht schon mal gesehen bei YouTube oder Facebook? Du bist ja in sozialen Medien zu Hause wahrscheinlich, oder? Ja, trotzdem kennt man ja nichts in der... Man muss ja nicht jeden kennen, mit dem nee. Du mal befreundet warst jetzt, oder? Okay. Außerdem, wie kannst du die Echse aus deinen jungen Jahren kennen? Weil Michael Hatzius ist, geht mit der Echse ja erst seit ein paar Jahren auf die Bühne. Nee, die ist schon alt, die ist schon alt, die Echse. Ist das ein Tier, die Echse? Nee. Ja, das ist so ein Berliner Künstler, Michael Hatzius, der dann so ein Puppen, verschiedene Puppen hat der. Und die Echse ist so die bekannteste Figur. Und die sitzt dann so auf seinem Schoß und da ist er so in Berlin. Berliner Stil und redet dann halt so berlinerisch. Und ich muss sagen, das Live-Programm, richtig top, weil er ist auch durchs Publikum gegangen, da hatte ich schon Angst, dass er zu mir kommt. Und, weil du so scheu bist. Naja, man weiß ja nicht, was er draus macht. Ne? Stefan ist immer ziemlich scheu, wenn er nicht mindestens einen Cocktail getrunken hat. Wenn genau. Er nicht die Kontrolle hat. Richtig, genau. Meral hat es erkannt, genau. Und aber super spontan und hat sich aufs Publikum eingelassen und alles, was er gehört hat, hat er auch direkt verarbeitet in seinem Programm. Und echt top, kann ich echt empfehlen. Der ist noch ein paar Mal in den Wühlmäusen dieses Jahr. Ja. Sollte man machen. Improvisierend ist der. Und René zeigt gerade ein Foto. Ich zeig gerade die Echse. Ah ja, okay. Die Echse. Hast du schon mal gesehen, oder? Noch nie. Noch nie, okay. Sehr guter Freestyler. Lohnt sich. Definitiv. Also, da ist dann, also ich kenne, wie gesagt, also viele YouTube-Clips, sehen dann so aus. Die Echse sitzt vorne und die Leute können ja aus dem Publikum dann Fragen stellen. Ihre Zukunft betreffend. Ja, schaffe ich es irgendwie, meine Schwiegermutter loszuwerden? Oder schaffe ich es irgendwie, dass ich das Studium schaffe? Ja. Kann man das auf YouTube sehen? Exakt. Ja, kann man. Ah, okay. Du kennst es auch nicht. Nee. Wir ja jetzt down. Ja, wir sind ja auch beide sehr jung noch im Vorfeld. Okay. Aber erzähl ruhig weiter. Danke. Weil es hört sich sehr interessant an. Ich habe notiert es mir, weil ich mir das angucke. Ich wiederhole. Danke. Ja, und jetzt die Echse, haben die Interesse. Jetzt haben die ein bisschen Interesse an. Ja. Ja. Es ist schwer damit umzugehen, wenn man das gar nicht gewöhnt ist. Na, jedenfalls sitzt die Echse dann da und hat dann immer so quasi sowas wie Tarotkarten und zieht die dann und interpretiert die dann aber völlig Freestyle und das ist höchst unterhaltsam. Damit sind der Worte genug gewechselt. Das war doch Stefan, der da war. Wieso weißt du das denn jetzt? Na, weil er bei den sozialen Medien, in den sozialen Medien ist. Ich bin vielseitig interessiert. Okay, das heißt, du warst nur digital und du warst wirklich da. Richtig. Und die Echse ist ja nur die bekannteste Figur. Es gibt noch verschiedene Figuren, so ein Huhn und so, genau richtig. Ne? Und ich kann solchen Witz von gestern erzählen. Ja, unbedingt. Ja? Hast du dir den gemerkt? Ja. Donnerwetter ist gar nicht so seine Art. Entschuldige bitte, Stefan, ich wollte dir nicht in die Parade fahren. Ein Witz, und zwar kommt ein älterer Mann in ein Kaufhaus und fragt, wo gibt's denn hier Matratzen? Und da sagt die Verkäuferin, erster Stock. Und da sagt der Mann, nee, erst die Matratze. Erster Stock, erst die Matratze. Darf ich auch einen Witz erzählen? Hat jetzt keiner gelacht, hast gemerkt, ne? Doch, ich fand ihn lustig. Ich habe nämlich hast verstanden. Verstanden? Ja, erster der Stock. Der braucht ein bisschen. Ja, und zwar ähnlicher Witz, ein DDR-Witz. Auch mit dem Kaufhaus. Und zwar das am Alex. Wie hieß es damals? Zentrum Warenhaus? Ja, irgendwie so. Ja. Heute Kaufhof. Geht jemand ins Zentrum Warenhaus, erste Etage und sagt, entschuldigen Sie, haben Sie hier Hemden? Und dann sagt die Verkäuferin, nee. Hier haben wir nur keine Hüte. Keine Hemden haben wir in Etage tief. Nee, ach so. Okay. Ja. Ich fange nochmal von vorne an. Es kommt darauf an, wie man es erzählt, René. Das ist Renés Problem. Genau. Und Witze sind nicht sein Thema. Mein Problem sind, ich mache so Bastelwitze. Also, da sagt der Mann, er kommt ins Zentrum Warenhaus, kommt in die erste Etage und sagt, sagen Sie mal, haben Sie denn hier keine Hemden? Und da sagt die Verkäuferin, nee, keine Hemden haben wir in der ersten Etage. Hier haben wir keine Hüte. kennst du einen guten Witz? Nee, ich bin nicht so eine gute Witzeerzählerin. Okay. Ich bin selber sehr lustig. Okay. Da hast du Glück. Eine Ära geht zu Ende. Ja. Jetzt ist die Musik an, das heißt, die Leute kommen langsam. Wie lange werden wir denn hier noch irgendwie den Laden aufhalten? Ihr habt auch wieder keine Uhr gestartet heute, oder? Ja, aber das ist kein Problem. wollen wir einfach zu dem Spiel übergehen? Ja, ich habe eine Idee. Wir machen das Spiel. Ich würde sagen, Stefan, erklär mal die Regeln. Ja. Okay, also für dich auch gut, dass du noch da bist, weil du kannst mitspielen. Ja, noch bin ich da. Ja, wir spielen das Spiel entweder oder. Du hast das Codewort ja noch nicht gesagt. End oder weder heißt es eigentlich. Und es ist eine Persiflage auf was? Entweder oder. Einfach ich hatte ein Label jahrelang. Ich glaube, da gibt es immer noch die Webseite für. Und das ist auch das Motto zwischen mir und meiner Tochter. Mhm. Und zwar, das heißt entweder und oder. Entweder und geil, oder. Oder? Auch man muss sich gar nicht entscheiden. Ja. Das ist gut. Genau. Aber okay, das heißt entweder oder. Das ist ein ganz einfaches Spiel und natürlich passend zum Thema Hotel, weil wir heute in einem Hotel sind. Okay. Na klar, das hast du dir super gut überlegt. Finde ich auch, ne? Und das Prinzip ist ganz einfach. Ich stelle einfach eine Oder-Frage und ihr macht daraus einen Smalltalk. Ihr sagt, was passt für euch und was nicht. Okay. Ne? Okay, und, ich bin gespannt, ich kann mir noch nichts drunter vorstellen. Genau, fangen wir mit der ersten Frage an. Und das Gute ist, Meral kann immer auch für das Hotel so ein bisschen sprechen. Und das ist ja das Tolle. Ne? Fangen wir an einfach, Hotelzimmer in der City oder ein bisschen weiter draußen? City. Was habt ihr da für Erfahrungen? Oder was ist so euer Favorit? Meiner City. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall in der City. Ja. Und das würde ja hier auch gelten, ne? Absolut. Ja, das gilt überall. Wir sind ja noch im Ring, ja. Außer Hugada. Wann war ich? Ach so, Weihnachten. Ich hatte keinen Bock auf diese Weihnachtsnummer in Berlin und bin dann mit meiner Tochter nach Hugada. Da ist ja nichts sonst. Ja. Also das war so, ich dachte, das ist in der City, aber in der City ist halt nur dieses Resort-Hotel. Mhm, ja. Ich war da auch. So. Du warst auch in Hugada? Ja. Also für Kinder top, Wasserrutsche, aber für Frauen, naja, anderes Thema. weil Ägypten, ne? Ja. Oh. Also eine All-Inclusive Stadt. Ja, das quasi war eine All-Inclusive Stadt. Und dann kann man sagen. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Da sitzt du da und bekommst dann so ein, das sind ja keine Säfte, das ist ja so Nektar, den du da bekommst. Ja, ja. Und dann bekommst du dann so alles so an deine Liege gebracht und es war schon irgendwie irre. Also ich mag ja normalerweise so Abenteuerurlaub. Urlaub, genau, wo du irgendwie falsch, so eine Mission hast oder irgendwie was entdecken musst. Aber ich wollte einfach kurz chillen zu Weihnachten. Hm. Aber genau. Aber da hast du, das sind auch so Touristenzonen da. Und, hey, total. Und dann haben wir uns einmal ganz kurz in die, ich dachte, Altstadt Hugada, das wird jetzt ganz romantisch. Und da war dann aber unser Uber-Fahrer. Und Uber ist ja schon total unromantisch. Und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. Noch ein Sekt. Oder was Stärkeres. Nein. Und schade, dass wir keine Kamera haben. Selten war ein Gast bei uns so aufgebracht, wie Meral eben. Aber super sympathisch. Hugada. Ein Audio-Podcast. Ja. Okay, wollen wir... Gut, René hat schon gesagt, mag du auch City. Oder hallo. Ansonsten? Hallo, da kommen die ersten Gäste. Ja, ja genau, weil es ist 18 Uhr. Die ersten, jetzt so eine Neonjacke 1, 2, 3, 4, okay. Ja, es füllt seid sich. Seid ihr Hotelgäste oder von außen? Wir sind Hotelgäste. Ah ja, Hotelgäste. Herzlich schön. Willkommen, habt ganz viel Spaß. Ja. Hallo. Ja, werden wir. Aus Bayern? Ja. Na, Franken oder? Nee, nein. Muss man ja aufpassen, ne? Aus Niederbayern. Und was führt sie zu uns? Berlin-Reise. Einfach mal Berlin entdecken. Bildungsreise in den Bundestag. Oh, sehr schön. Bildungsreise in den Bundestag. Das ist toll. Ja. Ja? Ah. Na dann. Das ein habt einen schönen Drink. Schönen Abend, ja. Ihr habt Schafkopf. Was wollt ihr denn essen? Weiß nicht mehr, wie das ich werde heißt. Zwischenzeitlich mal überlegen, nein, wie meine Antwort wohl ausfallen mag. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber. Das war so eine Pauschalreise, oder wie? Ah ja, okay. Würde ich ein Hotelzimmer in so, der City bevorzugen oder eher auf dem Land? Ich würde sagen, das hängt mal ganz vom Urlaub ab. Vom Bundesrat Florian Herrmann hat er geheißen. Ah ja. Na dann, sehr cool. Na, da haben wir gleich mal eine Live-Stimme gehabt. Ja, wer war das? Wissen wir nicht, ne? Das war Das war das. Ich hab random. Es ist tatsächlich so, du kannst, wenn du einen Bundestagsabgeordneten bei dir im Bezirk hast, der kann dich einladen, also der kann nicht nur dich einladen, sondern der kann eine bestimmte Anzahl an Leute einladen in den Bundestag zu einer Führung. Ich habe das auch gemacht. Und dann verbringst du einen ganzen Tag, ich weiß gar nicht, ich habe eine Podcast-Folge, glaube ich, mal drüber gemacht, verbringst du einen ganzen Tag mit diesem Bundestagsabgeordneten, gehst auch mit dem Essen, dann auf Startnacken, gibt es dann hier Pommes mit Bulette oder so. In Nacken von? Startnacken. Uns allen, ja. Okay. Ja. Auf unseren Steuerzahlernacken. Es ist ein Bildungsurlaubstag, den du dafür nehmen kannst. Cool. Ich war ja gestern in meinem ersten VHS-Kurs. Oh, Volkshochschule. Ja, ich habe mir das jetzt, ich glaube, ich habe da Bock drauf. Ja. Und guck mir jetzt die ganzen Kurse an. Gut und günstig. Geht, ja. Ich habe doch gute Erfahrungen mitgemacht. Was machst du denn? Kochkurs. Genau, sagen wir mal, was du konkret. Business English. Business English, das ist gut, ja. Und da saß neben mir links eine sommersprossige Frau. Mit einem 2 Monate alten Baby, was ganz, ganz brav und also brav, finde ich, ganz still und hat nur so einmal kurz an der Brust genuckelt und ansonsten gar nicht viel Aufhebens. Und die war die Pressesprecherin von Kling von der SPD. Klingbeil. Lars Klingbeil. Lars Klingbeil. Ganz genau, Marc. Wirtschaftsminister. Wenn ihr Marc nicht hättet. Finanzminister. Sein Job halt. Genau. Ja. Und, für den Finanzminister. Die meinte, dass in diese Kita vom Bundestag. Da gibt es wohl so eine Kita. In der Tat. Von der alle schwärmten. Alle anderen Mütter, die da in dem Kurs waren, das waren nämlich fast nur Frauen. Da war nur eine, Dr. Gerd Udo. Udo Gerd. Und die sagte, dass da alle Kinder hin können. Okay. Also auch wenn man nicht da Abgeordneter ganz ist. Ganz genau. Also auch wenn man mit Politik gar nichts am. Was ja totaler Quatsch ist, weil alles ist ja politisch. Ja. Kannst du da dein Kind hinbringen in die Kita? Ist nur eine logistische Aufgabe. Ne? Das Blag erstmal dahin befördern und dann nach ein paar Stunden wieder abzuholen. Ja, es soll ein ganz toller, ganz, ganz toller Kindergarten sein. Also. Ja. Na? Ja. Okay, weiter mit dem Spiel. Marc, ja. So, und dein Hotel ist in der Stadt oder außerhalb? Das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Also ich verstehe die Frage einfach nicht. Also es hängt davon ab, was für eine Art von Urlaub ich eben mache. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das dass hätte ich ja unbedingt was ausgesagt ein über dich. Bitte was? Nee, doch. Das ist differenziert. Ich finde das gut, Marc. Aber ich hätte jetzt gedacht, das, was dir als erstes in den Sinn kommt, ist vielleicht auch dein präferierter Urlaub. Wenn nein, habe ich nicht. Weil ich würde natürlich einen Strandurlaub, das Hotel auch nicht in der Innenstadt haben wollen. Eben. Aber ich bin so der Innenstadturlauber. Ah, okay. Nee, das kann ich nicht sagen, dass ich irgendwie ein Innenstadturlauber bin. Das kommt ja drauf an, du hast ja recht. Also wenn du lieber in der Natur bist, weil die Natur ja so exponiert gut ist oder da gut irgendwie vorgezeigt wird, dass du da sein möchtest, ja im Dschungel oder so. Was willst du denn dann in der Stadt? Genau, ja? Da möchte ich mein Frühstück eben im Baumhaus einnehmen. Genau. Aber kommt drauf an. Du siehst, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen können. Ne? Der eine denkt so ein bisschen mehr drüber nach. Dein Spiel macht total Sinn, wenn du das jetzt hören möchtest. Das freut mich. Ja, danke schön. Nächste Frage. Fangen wir zur nächsten Frage. Oh, das ist was für dich, Miral. Frühstücksbuffet im Hotel oder Bäcker um die Ecke? Hotel. Oh. Na, das ist auch. Wie ist es hier zum Beispiel? Da schließe ich mich jetzt Marc an, je nachdem, ob du Bock hast, so auf Locals, ne? Oder, und dann guckst du ein bisschen auch auf die Preise. Ja, so nämlich. Aber Locals, das ist das Entscheidende. So ein bisschen die touristischen Pfade verlassen, die nächste Seitenstraße rein, mit da, wo die Einheimischen hingehen. Da sagt man, das ist die gute Küche. Und da setze ich mich hin und genieße ganz mein Frühstück. Ganz genau. Wie ist es denn bei dir? Ehrlich gesagt liebe ich das Buffet im Hotel, weil ich genieße es einfach. Du hast, dass dir jemand den Arsch nachträgt. Ne, du hast keine Verpflichtung. Ne, du stehst auf, gehst in den Frühstücksraum und genießt erstmal ein leckeres Frühstück. Und dann kannst du ja noch doppelt frühstücken. Dann gehst du nochmal raus und holst dir so ein richtig französisches Croissant. Kann man auch machen, ja. Da holst du dir erst so ein europäisches Croissant, so ein auf die Deutschen zugeschnitten, so ein bisschen labbrisch. Ja. Und dann, labbrisch, da hast du gerade gemerkt, dass ich aus dem Rheinland komme. Ja, ja, absolut, ja. Da hast du das gehört. Ja. Ich bin ein bisschen entsetzt, aber mach ruhig weiter. Ich bin auch entsetzt über mich selber. Ich sage ja auch immer Tisch. Das heißt aber Tisch, ne? Es ist gerade mal 18.10 Uhr. Das ist zu früh, um schon aus der Rolle zu fallen. Warte, wir müssen nicht testen. Wie ist die Zahl nach 10? 11 heißt die. 11? Ja, da ziehen sie mich immer für auf, ja. Elf. Ich immer 11 sage. Elf. Als nächste Berliner. Frage. Nee, wir hatten René. Ja, René noch. Ach so, genau. Hotel. So, der ist so ein bisschen, so, der gibt keine Antworten, um sich nicht die Blöße zu geben. Nee, weil genau. Er kein Mark ist und auch keine Meral, ne? Ja. Richtig. Nee, Hotel, ganz klar Hotel. Hotel, okay. Ja. Frühstück im Hotel. Dann gucken wir mal. Ach ja, nächste Frage. Spa und Sauna um 7 Uhr morgens oder Rooftop-Bar um 1 Uhr nachts? Ja, auf jeden Fall. Würde ich mal sagen, sowohl als auch. Okay. 7 Uhr morgens Spa? Darf ich die Zeiten tauschen? Ja, aber gut, der Sinn dahinter ist klar, ne? Also kann auch sein, dass man beides macht, ja. Wie ist es bei dir im Urlaub? Im Urlaub bin ich nicht um 7 Uhr morgens da irgendwie das für stimmt. Fitness unterwegs. Normal nicht, aber nehmen wir mal an, du hattest so eine richtig gute Nacht und bist gar nicht zum Schlafen gekommen. Und dann gleich durchmachen, kommt nicht vor. Ich schlafe gerne. Ja, das geht mir auch so. Ja, da spiele ich leider auch in eurem Team. Aber ich fand die Idee. Wieso leider? Guck mal, jetzt hast du schon die Möglichkeit, ja, ein Teil von uns von der Gruppe zu sein. Ja. Und jetzt, da kommen wir der ganzen Sache schon ein bisschen näher jetzt. Du schließt dich selber aus, Marc. Nein, überhaupt nicht. Ich sagte, ich spiele einfach da in eurem Team. Und leider im Sinne von, ach, schade, dass ich nicht da abenteuerlustiger bin. Oder anders formuliert, ich bin auch nicht jemand, der die Nacht durchmacht. Also, ja, bist bis morgen so früh verrückt, um 8 bin ich unterwegs. Bist und du doch dann nicht so ein. Verrückt? Nein. Marc ist ein bisschen ruhiger geworden. Das ist wie mit meinem Vornamen. Der das Eindruck ist so nach außen gekehrt. Jetzt merkst du, Meral, ne, wie das ist mit Marc. Ja, das ist nicht einfach, Marc. Aber wir versuchen es ja. Ein Zwilling. Ich habe zwei Seiten. Eine furchtbare und eine richtig furchtbare. Und wir haben beide schon kennengelernt. Sternzeichen sind wir jetzt. René, was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich würde sagen, wir machen es so, jeder darf das Sternzeichen des anderen nennen. Nee, sag mal dein Sternzeichen. Ich bin Jungfrau. Jungfrau? Ja, das geht mir auch so. Wir haben beide im September Geburtstag, ja. Das geht ja auch so, ja. Oder? Daten, Fakten, ja. Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, richtig, genau. Richtig, ZDF heißt das. Daten, Fakten, ja. So, andere Art, verwandte so. Katastrophen. Deswegen, weil jetzt verstehe ich auch, warum ich mich mit Marc so gut verstehe. Was bist du denn? Bist du auch Wassermann. Zwilling? Wassermann. Ach, Wassermann. Na, das ist ja total. Ich würde mit dir anstoßen, wenn du noch einen Drink hättest. Du willst mich ja nur hier besoffen machen mit meinem alkoholfreien Sekt. Ja. Ich mache mal ein bisschen Licht an hier. Mir wird immer nachgesagt, ich kann nicht rechnen, aber ich hatte in Mathe eine richtig gute Note. Ja, dann und bist kein du Mensch weiß warum. Oder was? Ich bin auch musikalisch, ja. Ja, das liegt ja sagen. Gar nicht so weit auseinander. Mathe und Musik, Mathe und Musik ist ja. Guck mal, ich habe doch auch das passende Shirt an von der Superbooth. Ja. Das ist im Fez eine Synthesizer-Messe. Ja. Aber ich auch noch nicht da. Okay. Du warst noch nicht da, aber nein, hast das Merch von denen an. Es wurde mir von einem Musikerfreund gebracht, der war da. Na, das Rosa ist ja schön. Was für ein Musikerfreund war das denn? Das war einer, der macht elektronische Synthesizer-Musik, wo man so mit Kabeln so. Das ist ein, modularer Synthesizer. Ach, kennst du so modulare Synthesizer? Ja, ich weiß, aber das ist so ein bisschen wie, es gibt da so Kunstausstellungen und so Performances. Ja. Da komme ich dann nicht rein. So, wenn da so Leute dann so einen Turm umschmeißen, wo die Farbe sich dann da so auf den Boden verteilt und dann, also da denke ich so, ja, gegen so rote Eimer treten kann ich auch. Ja, aber das ist mit den hast du noch ein Wasser für mich? Das mit den Synthesizern, ja, das hat gar nicht so mit Kunst zu tun. Das sieht immer mega kompliziert aus. Ja. Ehrlich gesagt sieht es auch voll nach Physik aus, weil du ja tatsächlich. Für mich nicht, danke. Na, danke. Weil du ja tatsächlich Wellen modulierst. Dankeschön. Deswegen auch modular. Ja. Und was nachher rauskommt, ist eigentlich nur ein elektronischer, schöner Sound, den man in vielen Musikrichtungen dann noch hört. Ja, aber das erzählst du nicht deinem Freund, der sich da so viel Mühe gibt und dir dann als Merchandise-Shirt das schenkt. Nee, da sage ich, schick mal rüber, ich höre mir das an und sage, mega. Das ist auch so ein Thema. Wir haben nämlich eigentlich ja Pausenmusik. Wir haben die Pause jetzt gut überspielt. Vielleicht brauchen wir sie gar Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fällt die aus heute, unser, die Pause. Freund und Kupferstecher. Ja, das könnt ihr euren Hörern ja nicht zumuten. Die Pause, doch, die können ja selber Pause drücken jederzeit. Das ist Stefan ja das Schöne, hatte, weißt du? Stefan ist nicht wie bei einer Idee. CD früher oder bei einer Fernsehsendung. Hörst du, Marc? Das ja, war die CD so stirbt nicht aus. Genau. Das war wieder ein Seitenhieb von Stefan. Nee, und Stefan hat fürs Gesamtkonzept eine Pause mal eingeplant. Ja. Und die Musik zu füllen, um so ein bisschen diesen Retro-Aspekt zu haben, den man von Nicht-Pause drücken hat. Mhm. Und ich habe es sogar nicht angekündigt, der Ben. Unser Freund von Immer der Nase nach, ein Spotify-Musikerlebnis, wird uns Musik stiften. Ich weiß nicht, ob er das schafft zu. In dieser Folge brauchen wir, glaube ich, gar keine Musik. Immer der Nase nach, das ist kein Kuxer, oder was? Nein, nee. Aber es ist ein schöner Titel für einen Podcast, oder? Müsst ihr mal bei Spotify. Bei Spotify kann man reinhören. Das aber ist habt ihr gerade gemerkt, wie lustig ich bin? Nee, habt ihr doch, definitiv. Ich überlege schon, ob wir dich engagieren, irgendwie. Also, Meral, ich könnte jetzt zurückschießen. Ich erzählte vorhin einen Witz. Und du reagiertest das mit ha, ha, ha. Naja, ich finde mich schon lustiger. Ich finde mich lustiger als so vorgefertigte Witze geklaut, ja. Der war nicht geklaut. Auch noch von irgendjemand anderem. Ich habe ihn völlig falsch erzählt. Also, meine Witze kommen ja von mir, aus meinem Herzen, so wie die Drinks von Daniel aus Mexiko. Die trinken. Aber du hast ja gesagt, du kennst keine guten Witze. Du bist nicht so ein guter Witzeerzähler. Nee, aber ich habe gesagt, ich bin selber lustig, falls du dich erinnerst. Marc, ja, das merken sich. Wir schon die ganze Sendung. Sich. Ja. Ja. Ich merke schon, hier entstehen gerade Freundschaften. Ja, aber so muss das sein. Ja, finde ich auch. Ne? Ich komme mal zur nächsten Frage und da bin ich auf Merals Antwort gespannt. Aber da bist du bei jeder Frage auf Merals Antwort gespannt. Ich habe da was gelesen. Ich habe da was gelesen und da würde mich mal ein bisschen Hintergründe interessieren. Es geht nämlich um das Thema Zimmerreinigung. Oh. Ja. Zimmerreinigung jeden Tag oder mal sporadisch? Da gibt es ja verschiedene Regeln in Hotels, oder? Richtig. Bei uns zum Beispiel wird das Zimmer nur gereinigt, wenn der Gast ausdrücklich erwünscht, dass das Zimmer gereinigt wird. Genau, ansonsten das nur alle drei Tage. Ja. Mhm. Hast du so gelesen, ja? Finde ich aber auch vollkommen okay, warum? Ehrlich gesagt. Weil das sehr nachhaltig ist und ich finde ein Hotelzimmer, wenn ich halt nur zum Übernachten da bin, muss nicht jeden Tag gereinigt werden. Absolut. Stefan auf die Eins. Ich verstehe das aber auch nicht. Ne? Also wir hatten ja, und das ist auch ein Marketing-Thema, wir wollen schauen, dass wir das belohnen. Ne? Okay. Was würdet ihr denn vorschlagen, wie könnte man das denn belohnen, dass jemand auf die Reinigung verzichtet? Keine Ahnung. Gutschein. Ich gebe die Frage erstmal an René weiter. Wie wär's mit dem Gutschein? Ich hatte zwar eine Idee, aber ich weiß nicht, für ob das praktikabel ist. Na, für eine neue Übernachtung oder so. Weiß ich nicht. Oder für ein Wellness. Für einmal so. Einen Tag nicht reinigen und dann. Nee, aber vielleicht kommt ja immer drauf an, wie lange man da ist. Na, aber rechne doch mal aus. Bro. Ja, Bro. Rechne doch mal aus. Eine Übernachtung. Nein, das macht ja keinen Sinn. Da sind wir jetzt schon. Da muss ich jetzt wirklich mal nachhaken. Das ist ganz normal. Investigativ. Meine Tochter nennt ihre Freundin dann auch Bro. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Wie alt ist deine Tochter? Elf. Freundin? 11 Jahre. 11, jetzt haben wir es rausgekriegt. 11. Eine Übernachtung, sagen wir mal 100, 120 oder je nachdem. Und dann für 120 Euro. Naja, nee, kommt immer drauf an, ob das ein Stammgast ist, das muss man natürlich unterscheiden wahrscheinlich, okay. Oder? Okay, gut, das sehen wir mit in den Pott. René, was ist die Belohnung? Mir schwört, also das Einfachste ist ja mal ein Rabatt. Rabatt? Auf irgendeine, pass auf, du musst das verknüpfen, du sagst ein Drink in der Bar. Das ist ein Softdrink in der Bar. Zum Beispiel, Softdrink? Ein Softdrink, ja. Wir wollen ja nun auch nicht übertreiben, ne? Okay. Ich halte das auch für äußerst praktikabel. Das ist das Vernünftigste. Ich dachte erst an ein Punktesystem, aber pauschal. Na klar, als so Dozent von der TU ein Punktesystem. Gewöhn dich dran. Und ab und zu sage ich sogar mal was Schlaues. Nur abwarten. Aber ich denke auch, irgendwie eine Vergünstigung auf irgendeine Leistung des Hotels, auf die du normalerweise keinen Zugriff hast, ohne sehr, sehr da zu bezahlen. Von euch. Egoistisch. Du machst da auf die Leistung. Mal irgendwas, was der Allgemeinheit. Ach so, vielleicht, dass das Hotel eine Spende an irgendwas macht. Da kommen wir der Sache schon. Da möchte ich hindenken. Ich dachte, du wolltest den Gast incentivieren. Ja, dachte ich auch. Langfristige Kundenbindung. Weil du hättest ja so auch aufmerksam machen können auf eine Rooftop-Bar. Aber du hast ja, natürlich, ist auch eine Variante. Ich finde das irgendwie schöner, wenn, guck mal, da schaut er rechts von euch, sind mal ein paar Bäume. Ja. Was wären dann noch ein paar mehr? Berlin ist ja schon sehr grün, aber nicht grün genug. Also ja, stimmt, vielleicht ja. Ein Bäumchen pflanzen? Wir wollten, das wäre fast, das ist eine perfekte Überleitung eigentlich zu einem Thema, was wir heute nicht mehr machen. Ja, stimmt, die ich Bäume. Ich möchte es trotzdem einwerfen. Weißt du, wann Bäume geschlechtsreif werden? Nee. Habt sie auch nicht. Es hat keiner eine Ahnung? Nee. Ich sag's euch, zwischen 80 und 150 Jahren wird ein Baum geschlechtsreif. Aber was hat das denn jetzt mit Reinigung zu gar tun? Gar nichts, aber mit Bäumen. So, aber zurück zum Thema, war ja nur ein Ausflug. Wir müssen auch mal ein bisschen Fakten oder... Natürlich. Ne? Aber wir kommen zurück zu dem, ja, das ist natürlich besser, weil wenn du sagst, ihr tut dafür was, weil das ist einfacher abzurechnen, in Anführungsstrichen, weil du weißt, wie viel Reinigung du nicht gemacht hast. Wohingegen das schwierig ist, jemanden, der nicht sein Zimmer putzen lässt, das lässt sich, glaube ich, schwer messen. Das ist schwer abzurechnen, dann im Nachgang. Na, total easy, du hast doch jemanden, der Housekeeping hatten wir doch gerade, ja, ne? Wusstest genau. du doch, was das ist? Ja. Kostet. Ja? Dann die Wäsche. Mhm. So, man müsste eigentlich ausrechnen, wie viel kostet diese Reinigung und wo steckt man das Geld, was man eingespart hat, ja mindestens hälftig rein. Ja. Und gibt nochmal der Allgemeinheit was zurück. Ja, das fand ich einen guten Ansatz. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Person, die es tut, belohnt wird, aber die Person wird ja dadurch belohnt, dass sie eben auch was Gutes tut. Was Gutes tut. Ja. Sie hat ja Anteil daran. Das meinte ich eben. Also, das ist doch schön, ne, wenn das du irgendwie... Gut. Also ich hatte heute Morgen, eigentlich zwei gute Taten. Ich versuche jeden Tag eine gute Tat. Mhm. Gestern war ich bei Rewe, ist das gegenüber? Ist Rewe, genau. Und da drängelte sich so ein kleiner, süßer Junge vor mit so, der hatte so Filzstiftfinger. Kennt ihr der so? Ja, wenn ja. die da so, dann hatte der so Filzstiftfinger und war so sehr, sehr klein und hatte so eine Flasche von so Zuckerwasser dabei. Wellness Drink, keine Ahnung, 2,20 Euro. Der hatte aber nur 2 Euro dabei. Und dann konnte er nicht zahlen. Ja. Und dann kam ich mir vor wie in so einem YouTube-Short-Video und habe gesagt, kein Problem, zahle ich. Ja. Und dann habe ich das gezahlt und dann stand er noch eine kurze Weile da und und dann habe ich ihm diesen Drink bezahlt. Da habe ich mich sehr, ich habe mich so ein bisschen wie so eine Heldin gefühlt, ganz kurz. Ja, sehr schön. Ja, und heute Morgen... René, du musst gleich den Faden wieder zurückfinden, weil ich habe den verloren. Macht nichts. Du gibst dein Handzeichen. Tram, genau. Und heute Morgen fuhr ich so mit der Tram und dann stand eine Rollifahrerin. Sagt man das so? Darf man das so sagen? Ja, Rollstuhlfahrer, genau. Ja. Genau. Für unseren Podcast geht das in Ordnung. Ja? Wir vertreten das. Und alle sahen die und keiner hat sich bewegt. Ja? Also könnte ich ausrasten. Und dann bin ich vorne zu diesem Tramfahrer. Sagt man so Tramfahrer? Ja. Oder für ja, Straßenbahnfahrer, das geht genau, in Ordnung. Genau. Straßenbahn. Wir maßregeln dich, wenn es soweit ist. Genau. Ja. Mach erstmal weiter. Dann naja, und böse Blicke ernten. Ja, und dann habe ich den da aus seinem Schlaf geklopft. Mhm. Ja, das sieht die Rampe da. Ja. So. Hast du Rampe gesagt? Das darf man nicht. Nein, Rampe das darf man nicht. Das heißt Rollstuhl-Auffahr-Instrument. Das Rollstuhl-Auffahr-Instrument mal auffährt. Ja. Ja, also, und deswegen... Zimmerreinigung, ja. Das ist mein roter Faden, da ist mein roter Faden. Genau, deswegen schlagen wir den Bogen zurück. Wenn ihr was Gutes tun wollt, dann verzichtet doch einfach auf die Zimmerreinigung. Ja. Und das so oft wie möglich. Ganz ehrlich, ich bin so ein Typ, der auch gern so sein Eigen hat. Also ich mag das auch nicht so, wenn Leute dann so in diesen Raum eindringen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Hotels denken, dass das notwendig ist. Das zu tun? Das tut nicht Not. Ja. Das tut nicht Not. Nee, tut's richtig, nicht. Also von daher, ich glaube, da wollen zwei das Gleiche. Hört auf, mein Zimmer zu putzen. Putz, wenn ich raus bin. Aber wie ist es jetzt in echt hier in dem Ich möchte Anlass? Das auch nicht. Also ich möchte das auch nicht. Das war deine Frage. Ganz genau. Aber habt ihr da schon Kampagnen oder Aktionen, wo ihr sagt, okay, wenn ihr euer Zimmer Na, dafür haben wir doch jetzt gerade darüber das Brainstorming, gesprochen. Ja, wir haben das brainstormt. Also das ihr doch seid gerade noch geklärt. Am Überlegen und wollt da was Cooles draus machen. Absolut. Ja. Absolut ja, wollen wir was Cooles draus machen. Klingt fantastisch. Hier bei uns im Andels. Sehr gut. Haben wir den Namen eigentlich schon genannt? Ich glaube nicht. Doch, haben wir. Vienna House Andels Berlin. Vienna House bei Windham Andels Berlin in der Landsberger so Allee muss 106. Es genau heißen. Und man fährt ganz entspannt mit der S-Bahn oder Straßenbahn vor. Richtig. Absolut. Ey, wer kann schon mit so einem, wie lange ist so eine Straßenbahn? 60 Meter, 20 Meter? 60 Meter, 50 Meter. Wer kann schon mit einem 60 Meter Gefährt vor das Hotel fahren? Absolut. Richtig. Ja. Dann habe ich eine letzte Frage und da bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht. Ja. Thema Hotel, Fernsehen auf dem Zimmer oder im Urlaub kein Fernsehen? Ha. Darf ich? Ja, mach du. Fernsehen, Urlaub, No-Go. Mhm. Eigentlich ist Fernsehen prinzipiell No-Go, weil man hat seit den 70er Jahren schon das Gefühl, das deutsche Fernsehen wäre an der Toilette angeschlossen, weil man sieht ja nur noch Scheiße. Ja. Und dazu stehe ich auch. Also von daher, Fernsehen, nö, braucht kein Mensch. Mhm. René, möchtest du das konterkarieren? Nein, also ich gucke auch kein Fernsehen im Hotel, aber ein Hotel ohne Fernseher hat... Kriegt ein weniger Sterne, genau. Du brauchst einen Stern. Ja. Für einen Stern brauchst du, glaube ich, schon Fernseher. Wir hatten mal eine Folge gemacht, da haben wir diesen Sternevergeber, wie heißen die, HEPA, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Vom Deutschen Hotel und, nee, was, DAHOGA Gaststättenverband, die, ne? DAHOGA. Ja, genau. Der Verband, weißt du das? Ja, genau. Und da gibt es einen Katalog, den sind wir auch in einer Folge los. Wir verlinken das in den Shownotes, berlin-podcast.de. Das ist irrsinnig. Das Folge 114. So ein Leistungskatalog. Folge 114? Ja. Ja, in Folge 114 haben wir das nämlich mal den Katalog so in Ansätzen vorgelesen und das ist tatsächlich so. Straf mich nicht lügen, ansonsten ist es Erinnerungsschwund. Du brauchst einen Fernseher, um mindestens einen Stern zu bekommen. Und? Das ist nicht dein Ernst, das wusste ich doch gar nicht. Doch, wirklich. Ist so, ja. Und da können wir auch mal die Frage stellen, warum heißt es 4 Sterne Superior Hotel? Ja. Warum? Ja. Was heißt Superior im Hotel-Sinne? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es natürlich. Ich auch. Gib nicht so an. Und ich möchte, dass ihr zur nächsten, ihr wollt ja noch mal hier euren Podcast machen. Ja, gerne. Sehr gerne. Jederzeit. Ihr findet Wie gesagt, wir kommen dann immer donnerstags. Und dann kommt ihr immer donnerstags. Und beantwortet diese Frage. Das ich komme immer donnerstags. Stefan, das ist eine richtig gute Frage. Und die beantwortet ihr das nächste Mal. Genau. Ja? Aber ich gebe euch einen Tipp. Ihr könnt einfach die Folge hören. Nochmal meine Antwort mit der. Ja. mit dem TV. Ja. Was könnte man denn statt dem TV anbieten? So als Unterhaltungsprogramm für einsame Herzen auf dem Zimmer. Also eine Playstation, jetzt mal nur stellvertretend für jede Spielekonsole. Aber da kriegt man dann 2 Sterne, oder? Nee, wäre witzig, aber ich glaube, das trifft nicht den Bedarf der Leute. Ich glaube, das ist mehr so ein Gag-Ding, dass aber du sagst, hey, wir haben Playstation im Zimmer. Ihr habt jetzt alle gar keinen Bock auf Fernseher im Hotel, oder? Nein. Ich kenne das aber auch anders. Kommt immer drauf Leute, an. Wir haben oft, wenn wir Weihnachtsfeiern gemacht haben, sind wir nach Hannover gefahren. Dann waren wir da zu 10 im Hotel. Und von 10 Leuten haben 9 Fernsehen geguckt. Das waren alle außer ich. Was sind das für Leute? Die machen einfach Fernsehen, damit es leuchtet. Also die wollen gar nicht, keine Informationen? Die oder? Mögen wahrscheinlich keine Menschen. Nee, das ist ja mehr so, guck mal, also in einem Hotelzimmer bist du ja eigentlich zum Übernachten hauptsächlich. Das heißt, ein Fernseher, es ist ja nicht so, dass du sagst, ich mache mir jetzt einen gemütlichen Fernsehabend im Hotel. Kommt doch nicht vor, oder? Doch, gibt's. Also mittlerweile ich kenne Hotels, wo man dann auch Netflix und sogar gucken kann, alles im Hotel. Okay. Im Zimmer. Da musst du deinen Kanal da. Da musst du wahrscheinlich deine Zugangsdaten eingeben. So, ja, genau. Aber es wird alles bereitgestellt, ja. Nee, in einem richtigen Hotel. Nee, du kannst auch einfach connecten mit deinem Handy. Was für genau, Stimmt, aber in den Fernsehern sind ja Smart TVs und da hast du auch eine Netflix-App, ne? Also. Habe ich aber auch schon alles. Aber in der Ferienwohnung gehabt. Ja. Und da machst du dann aber im Hotel. Hotel ist für mich nur übernachten. Ja, ich muss mal kurz eine Frage stellen und ich hoffe, du kannst mir das beantworten. Gibt es hier im Loft 14 auch Toiletten? Und wo? Genau, weil ich müsste mal. Da geradeaus. Ja, und dann rechts. Wo die Bavarianer sind. Ja. Die ja auf Bildungsreise hier sind. Genau. Und die hatten wir ja gerade. Und dann rechts. Gespräch. Okay, dann würde ich das mal kurz in. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ist da Seife? Sag Bescheid. Ansonsten müssen wir wen anrufen? Dominik. Housekeeping. Housekeeping, genau. Nee, Doro war der Bauer. Technik. Genau. Ihr macht mal kurz ohne mich weiter. Jetzt könnt ihr über mich lästern. Genau, machen wir auch. Was sollen wir denn jetzt ohne dich machen? Du hast ja hier die ganze... Nee, Stefan, aber dann komm schnell wieder. Ja, der kommt schnell wieder. Da geht's mal ratzfatz. Wir können natürlich auch... Können wir kurz namentlich klären, wen müssten wir jetzt Bescheid sagen? Welcher Kollegin oder welchem Kollegen, wenn die Seife fehlt? Da gibt's ja einige. Da sind ja viele Mitarbeiter. Wir hatten ja eben gezählt, ne, wie viele Mitarbeiter. Aber der Housekeeping-Manager ist Sadek. Okay. Der hat mit mir zusammen hier angefangen. Sehr sympathischer Zeitgenosse auch. Wir werden, wenn Stefan wiederkommt, dann machen wir den Sack zu. Dann machen wir den Sack langsam zu, ja. Ich, also erstmal an der Stelle, ich finde es cool, dass du das ganze Gespräch mit uns verbracht hast. Ja, danke schön. Ich finde es cool, dass wir hier sein konnten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir werden definitiv nochmal herkommen. Prima. Vielleicht gucken wir uns ja mal ein Hotel, Hotelzimmer an. Ja. Und machen so, so völlig rockermäßig, also nicht vom nebenher, sondern wir mehr können, so. Also ihr wollt das Hotelzimmer zerstören? Nee. Nein, nein, da nein. Muss ich aber nochmal mit dem Direktor sprechen. Achso, den müsstest du vorher fragen, gut. Ja. Eher so sessionmäßig, weißt du, wie so eine Aufnahmesession auf dem Hotelzimmer. So wie bei Udo Lindenberg im Atlantic Hotel in Hamburg, dass ja, man sich bei ihm trifft in seiner Suite. Habt ihr schon mal, oder was? In Nein. letzter Zeit nicht, ne. Nein, eigentlich so überhaupt nicht, ja. Aber zu dem Baumthema nochmal zurück. Ich habe nämlich noch einen interessanten Fakt. Wusstet ja. ihr, dass Bäume Winterschlaf machen? Selbstverständlich. Echt, ich finde das total abgefahren. Ich habe gerade dieses Buch gelesen und ich war geflasht von... Was glaubst du denn, wie man das nennt, wenn die ihre Blätter verlieren? Richtig. Herbst. Aber ja, okay, sie machen Winterschlaf. Und wusstet ihr, dass Bäume auch Freundschaften bilden mit anderen Bäumen? Natürlich. Dass sie ihre Kinder stillen? Nicht. Nee, das nicht. Das erinnert mich an dieses Buch, was von Thomas Hermanns mal vorgestellt wurde, Wenn Katzen tanzen. Das war dann so ein Bildband und da waren dann in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, tanzende Katzen abgebildet. Also einfach nur irgendwelche gestellten Fotos, wo dann derjenige, der die Katze gehalten hat, irgendwie rausretuschiert wurde. Und das wurde dann so als Kunstwerk irgendwie verkauft für ein Heidengeld. Das war dann so ein Fundstück der Woche. Und das mit den Bäumen, das kommt mir auch gerade so vor. So völlig konstruiert. Wir werden mit dem Baumthema, genau, es ist auch ein bisschen in die Richtung, aber einiges stimmt. Also im Kern stimmt es. Aber das werden wir nächste Folge machen. Genauso wie wir nächste Folge das Thema klären, warum Kopfhörer beim Marathon verboten sind. In-Ear-Kopfhörer sind beim Marathon verboten. Führt zur Disqualifikation. Das kommt aber alles erst nächste Woche. Das ist ein Cliffhanger, richtig. Genau. Ah, sind wir schon am okay. Ende? Ich wir bin übrigens wieder da. Hört man mich noch? Wie lange, ja. Wie lange warst du? Und Meral, Auftrag erfüllt, Seife, alles da, super saubere Toiletten, top. Schön. Ja. Oh. Schön, das hören sagen. Wir gerne. Sadek, hast du gehört? Chef, hast du gehört? Ein Lob ans Hotel, toll. Muss man auch mal sagen. Ach, schön. Und ja. Stefan, Stefan lobt nicht so schnell. Ich habe noch kein einziges Lob gehört von ihm. Naja, sind wir schon am Ende der Sendung oder wie? Ja, wieso hast du denn noch was? Aber warte mal ganz kurz, ich bin ein bisschen, was sollte gerade diese naturverbundene, spirituelle, dieser genau. Einwurf gerade mit den stillenden Bäumen? Das Ding ist, das ist nur Quatsch. Nein, ich wollte ein bisschen nein. Lücken füllen. Also auch, Natur ist auch immer ein Thema. Und wir werden nächste Woche, also in zwei Wochen, werden wir so dieses Baumthema nochmal durchgehen. Wie viele Bäume haben wir in Berlin? Hast du wie das mit deinen so? Freunden abgesprochen? Natürlich oder? Nicht. Das machen wir nie. Man wird hier nee. Immer vor vollendete Tatsachen gestellt. Die besten Folgen sind die spontansten Folgen. Okay. Ja. Naja. Wir meistens. Haben in letzter Zeit schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wir haben uns auch tierisch gestritten deswegen. Ja gut, aber war das jetzt eine schlechte Erfahrung heute hier? Mit jetzt dem nicht heute? Abgesprochenen... Nee, heute ist in Ordnung. Gut, und die stillenden Bäume, hast du da Bedenken? Da habe ich gar keine Bedenken, es sind ja nur stillende Bäume. Okay. Aber wir haben schon einen Fan. Richtig. Ich hatte nämlich noch ein Thema und deswegen wollte ich fragen, ob ich das kurz noch als Frage stellen kann. Mach mal. Weil wir ja im Hotel sind, Thema Hotel Mama. Sagt dir das was? Absolut. Natürlich. Ja. Da gab es nämlich jetzt... Stefan, du weißt auch nicht, wann Schluss ist, oder? Naja, das kann man noch kurz machen. Im April gab es nämlich jetzt eine aktuelle Statistik und ich wollte euch mal fragen, was schätzt ihr, wann zieht der Deutsche im Schnitt von zu Hause aus? 28. Marc sagt 28. Meral, was denkst du? Der deutsche Mann oder die deutsche Frau? ist recht ähnlich. Achso, hast du die getrennten Zahlen? Ja, es gibt schon Unterschiede, definitiv. Was denkst du denn, wer eher auszieht, Männer oder Frauen? Frauen. Ja. Absolut. Ja, ja. Sehe ich auch so. Anderthalb Jahre eher als die Männer. Und ich darf ich auch noch sagen, ja. Männer mit 25. Oh, schon sehr genau. Was denkst du? 24. Richtig. 24,1 Jahre zieht der Deutsche im Durchschnitt aus. Ich habe meiner Mutter übrigens 5 Sterne bei Yelp gegeben. Jetzt können wir sagen, Marc, wann bist du zu Hause ausgezogen? Ich bin zu Hause ausgezogen mit, das kann man so nicht genau sagen, das ist bei mir schwierig, das kannst du nicht so sagen, weil ich bin dann zu meiner Freundin gezogen, war denn da irgendwie. Aber raus ist raus, oder? Und bin dann wieder zurück, weil sie mich rausgeschmissen hat und so. Und echt? Nee, aber raus ist raus, komm. Raus ist find raus? Ich auch. Ja. Gut, dann war ich 22. Und wo wohnst du jetzt, wenn du nicht mehr zu Hause wohnst? Woanders. No. Nicht, dass es dich irgendetwas anginge. René, bei dir? Ich bin zu Hause ausgezogen. Warte, lass mich überlegen. Schwierig. Ich bin irgendwann, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich gehe zu meiner Freundin und dann bin ich mal wiedergekommen. Mit wie viel war das? Mit wie vielen Jahren? Das war mit, würde sagen, 22. Okay. Ich mit 25 kann ich sagen. Aber auch nur. Ich schon mit 16. Mit 16? Ey, du bist hier der, die Frühreife, oder? Naja, gezwungenermaßen, würde ich sagen, ja. Warum? Okay. Aber 16? Oh, jetzt willst du das drüber reden? Persönlich. Nee, das ist ein neuer Podcast. Persönlich so. Nicht, das ist ja, das Private ist politisch, ja. Sage ich immer wieder. Das hatte ich bei unserem ersten Gespräch, bei unserem ersten Wir mussten, wir wurden in die Mangel genommen. Dich. Ja. Es ist überhaupt gar kein Problem, aber dafür braucht man nochmal einen neuen Podcast. Okay. Das kriegen wir hin. Okay. Und dann noch eine Frage, was denkt ihr, nennt mal ein Land, wo die Leute am ehesten ausziehen? Im Norden. Oder am längsten zu Hause im wohnen. Süden. Nee, im Süden am längsten. Ist das so? Amore. Ja. Okay. Und in, ich sag mal, Schweden und so bestimmt am ehesten. Am frühesten ausziehen. Ja, warte. England oder Germany? Habe ich nicht. Nicht nee. Nee. In Deutschland ziehen sie nicht mehr so früh aus. Ja, wegen den Mietpreisen. Ganz genau. Du kriegst die Plagen kaum mehr vor die Tür. Wenn du willst, dass dein Kind irgendwie mit 20 bis 25 aussieht, dann musst du ihm am Koks unterjubeln und die Bullen rufen, damit da endlich ein bisschen Bewegung reinkommt. Hättest du jetzt die Sekt oder ich? Ja, ist eine gute Frage. Ich versuche mich hier nur humoristisch einzubringen. Also ich kann euch einen Tipp geben. Die frühesten Auszieher sind 21 und 22 Jahre. Auch nicht so früh. Und die kommen aus Finnland, Dänemark, Litauen, Estland. Hä, aber das sind doch die glücklichsten Länder der Welt. Im Norden. Vielleicht ja, weil die Kinder so früh Oh, ein Zusammenhang. Das ist wirklich eine wichtige Wissenschaft. Da müsstest du wieder als Dozent, als Professor. Ja. Ja. Und ich kann sagen, ich hab da einen die guten spätesten Kumpel, Kroatien, Griechenland, Slowakei, Italien und Spanien mit 31 und 30. Kleinen Paschas. Das ist schon krass. Unglaublich. Habe ich ja gesagt, Süden, siehst du? Ja. Also die Vermutung war richtig. Nein, das ist Liebe zur Familie. Ja, aber ist doch gut, da haben wir das auch mal. Ich fand, es passte zum Thema Hotel. Es füllt sich langsam die Bar und das finde ich toll. Du hast nicht zu viel versprochen, Miral. Und man sieht auch, die Sonne zieht rum, der Schatten wandert und also ich muss sagen, ich komme auf jeden Fall nochmal her. Ja. Definitiv. Und bring ein paar Freunde mit. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr das auch wollt, jeden Tag ab 18 Uhr hat das Loft 14 auf. Genial. Ich habe gerade gehört, dein Mikro hat irgendeine Macke, deswegen du kannst in Mainz dann mit reinsprechen. Vielleicht eine Frage an Miral. Wir haben immer so eine Rubrik, so eine Weisheit des Tages. Fällt dir spontan irgendeine gute Weisheit ein, die vielleicht dein Leben geprägt hat oder was du schon mal gehört hast? Naja, also zum Beispiel würde ich sagen, ne, wir sind ja jetzt hier in der Viererrunde und hatten ja zwischendurch ja diese Thematik mit dem Mark und der jetzt kommt's, bin ganz ohr. Der Ausschließung. Ja. Ja. Und ich glaube aber, dass je öfter du ausgeschlossen wirst, desto klarer wird dir, dass es einen Unterschied gibt zwischen einsam und allein sein. Sehr, sehr gut. Ja. Das war ein gutes Zitat. Ich fand auch gut. Ja. Das ist, damit hast ist du die Zitate der letzten Woche getoppt. Marc, guckst du jetzt noch nach einer Alternative oder sagst nein, du, nee, da kann, ja keine das lässt sich nicht toppen? Na? Ja. Nein. Okay. Aber da würde ich sagen, sind wir wirklich am Ende der Sendung angekommen? Ja. Miral, also ich muss sagen, die besten Pläne nützen nichts, wenn man so eine spontanen und coolen Leute mit dabei hat. Einfach mal ein Riesenkompliment an dich. Ne? Und super, dass du mit dabei warst. Möchtest du unseren Hörern noch irgendwas sagen? Komm vorbei ins Vienna Haus bei Windhem Andels Berlin in der Landsberger Allee 106. Das ist natürlich das, was ich sagen will und auch das, was ich sagen muss als, als jemand, der dieses Haus liebt. Ja? Und ihr lernt das ja auch gerade lieben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir gemerkt, eine schöne Location. Genau. Wir haben ja unseren Stammort mal so saisonweise und ich kann mir vorstellen, dass wir das definitiv hier nochmal ein weiteres machen. Absolut. Na, Schönes Schlusswort, dann lieben Dank und liebe Zuhörer, kommt vorbei, ihr habt es gehört und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt gesund. Ja. Und genießt den Sonnenuntergang. Macht's gut. Ich sag an dieser Stelle natürlich immer noch eine schöne Restwoche. Alexa, mach mir eine Stulle und genießt mit uns in 2 Wochen wieder das lustige Spielchen namens Teilen, Liken, Abonnieren. Mal gucken, was wir dann wieder für eine Rampensau dabei haben. Richtig. Miral, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Prima. Vielen Dank. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. So, wir sind an der geheimen Location angekommen. Ich weiß gar nicht, ob Marc schon eine Ahnung hat, wo genau wir sind. Stefan meldet uns an. Denn wie ich erfahren habe, werden wir von der Security an den Aufnahmeort gebracht. Das wird noch eine Überraschung, die Marc, glaube ich, nicht am Schirm hat. Also ein Hotel. Okay, es scheint so, als wenn Marc nicht, die Überraschung nicht so wirkt. Aber vielleicht ist es ja noch mehr als ein Hotel. Hallo, grüß dich. Hallo.